Nächste Station, Endstation Podcast. Übergang zu Kindheitserinnerungen, lustigen Lach- und Sachgeschichten sowie jeder Menge Schwachsinn. Endhaltestelle. Bitte alle einsteigen. Hallo und herzlich willkommen bei Endstation Podcast, wo wir in Erinnerung schwelgen, aber auch die Gegenwart knallhart und vollkommen subjektiv analysieren. Mein Name ist Sven Gruno und ich sitze hier zusammen mit meinem Lieblings-Superhelden-Duo. Andreas Cape Crusader Volta. Cape Crusader? Nice. Und Christopher Boy Wonder Cohn. Da ist ja ein Batman. Boy Wonder, was ist denn dein scheiß Problem, Alter? Ich weiß doch, dass du eigentlich die Batman-Serie nur wegen Robin so gut findest. Ja, dann hätte ich jetzt eigentlich nicht das Zitat des Jokers anwenden müssen, sondern heiliges menschliches Surfbrett. Das hat Robin nämlich ja in der Serie gesagt. Das waren noch Zeiten. Aber bevor wir zu unserem eigentlichen Thema kommen, das wir vielleicht gerade schon, ein wenig angeteased haben, würde ich sagen, gibt es denn irgendwas, was ihr in den letzten 2 Wochen Großartiges erlebt habt, woran ihr das Volk teilhaben lassen möchtet? Nils Ruf darf nie wieder irgendwo arbeiten, Jan Böhmermann muss ins Gefängnis und ich habe Batman wie Superman zum 2. Mal gesehen. Das ist doch schon eine ganze Menge, ja? Perfekt zusammengefasst. Wozu gibt es Promi-Magazine, wie sie auch immer heißen mögen? Einfach, das war die perfekte Zusammenfassung der letzten 10 Tage. Die Promi-Magazine gibt es deshalb, damit man über Roccolina berichten kann. Next. Andi, ist bei dir was passiert? Ja, ich habe eine krasse Sache gelesen. Die Nominierten für den Award, wie heißt er? Für den Mann. Venus. Bravo, Otto. Nee, für den Medizinnobelpreis, ja. Habt ihr gelesen, was die gemacht haben? So krass, Alter. 5 Leute, kennst ihre Namen nicht, übertriebene Sachen gemacht, hab mir nichts gemerkt, aber fand ich krass. Ja, das ist doch schön. Warum haben wir denn darüber keine eigene Folge aufgenommen? Ja. Oh, das ist echt schade. Ja. Das ist nicht unsere Zielgruppe. Ja. Aber dank euch bin ich ja jetzt auch im Kreis der Wissenden und habe mir am Samstagabend Take Me Out angeguckt. Take Me Out! Da zitiere ich gerne mal Andreas aus einer früheren Folge und ich muss sagen, gar nicht mal so gut. Ja. Du hast es einfach nicht verstanden. Ich habe für mich auch natürlich geschaut, ja, und ich muss sagen, ich bin großer Fan von Susanti, ja. Und ich würde gerne ihr Zucker im Schauer sein, der zerläuft. Oh nein! Ich wollte gerade fragen, wer ist das? Das ist die Alte, die immer alles singt, oder? Singt und irgendwelche krassen Metaphern macht oder so. Das kann doch jetzt nicht euer Ernst sein, dass ihr tatsächlich irgendeinen Namen noch doch, wisst von die den stand, Frauen, die da stand direkt als erstes auf der linken Seite, habe ich recht? Richtig, Susanti. Ja, Mann. Wollt ihr mich verarschen? Unfassbar. Was denn mit euch? Doch, die das ist so, das ist so unangenehm. Ich frage mich, warum macht sie das? Ich weiß es nicht. Das frage ich mich bei der ganzen Sendung. Ja. Du hast das einfach nicht verstanden. Du verstehst den größeren Gedanken in dem ganzen Ding nicht. Aber also sie ist schon wirklich komisch, muss man sagen. Ich hab mal eine andere Frage, also von den Frauen mal weg jetzt so. Also Susanti ist mir schon im Kopf geblieben, aber wie würdet ihr es finden, dass, wenn die Leute da von der Produktion auf euch zukommen und euch bitten, das zu moderieren? Die sagen, wir suchen einen richtig asexuellen Mann, wo alle Frauen nett mit sind, so, der das moderieren kann, der auf jeden Fall nicht als Konkurrenz zu dem Typen, der da präsentiert wird, steht, sondern wir suchen jemanden, der gar keine Reaktion bei Frauen auslöst. Wir glauben, du bist der Mann dafür. Krass, dass du gerade Sven so perfekt beschrieben hast. Ja, wirklich, das haben mir immer alle ins Poesiealbum geschrieben. Sehr gut. Bei Sven im Poesiealbum stand, eigentlich bin ich permanent geil, nur bei dir nicht, Sven. Sehr gut. Aber bei Sven stand auch Sie im Poesiealbum. Gesagt, ich strahle immer eine Ruhe aus. Immer wenn ich an dich denke, springe ich über Tisch und Bänke. Das habe ich reingeschrieben. Bei mir? Ich habe geschrieben, sei brav wie ein Engel, dann hat man dich lieb und denk an den Bengel, der dir das schrieb. Heute würde ich schreiben, sei brav wie ein Engel, dann hat man dich lieb und denk an den Schwengel, der dir das schrieb. Schlechter wird's nicht. Wir haben keine 5 Minuten gebraucht, um den Tiefpunkt dieser Serie, obwohl ich möchte es jetzt nicht als Herausforderung irgendwie. Aller 9. Folge ist das heute übrigens, glaube ich. Das war der Tiefpunkt. Ich entschuldige mich dafür. Ja, aber viel wichtiger finde ich die Frage, was würdet ihr machen, wenn die Produktionsfirma auf euch zukommen würde und würde sagen, habt ihr nicht Bock, da als Kandidat mitzumachen? wäre eine kurze Nummer, ich komme runter, und dann stehe ich da, stelle mich vor und dann drücken wir. Ja, dann gibt's einen Kurzschluss, weil alle gleichzeitig drücken, ja. ich würde machen. Der erste Fuß so. Ist gerade raus aus diesem tollen Fahrstuhl und dann ist schon, du würdest es machen? Ja. Ich würde es machen, das ja. Das ist mein Los. Und okay, Sven, wir müssen unsere ganzen Beziehungen spielen lassen, dass wir dort irgendwann mal Andi stehen sehen. Ja, also auf jeden Fall, ich kann schon mal ein bisschen spoilern, ja. In meinem guten Beitrag würde natürlich kommen, wie ich alten Omas über die Straße helfe und Flüchtlingen Essen verteile. Mit einem Kind musst du spielen. Etc. Und im Schlechten würde dann kommen, dass ich einen Podcast mache. mit uns beiden. Das ist mit einem Foto von uns beiden. Genau, ja, und so wie wir eingeblendet werden. ja, er ist ein netter Typ, so er ist super lieb und ist eigentlich der absolute Traummann, aber seine Freunde gehen nicht und deswegen drücke ich. Genau. Aber vielleicht würdest du neben uns ja einfach noch viel schöner aussehen. Es ist nicht immer so, dass grundsätzlich, wenn zum Beispiel Mädels im Club sind, eine Hübsche zwischen zwei besonders weniger Hübschen steht. Da gibt es aber auch ist richtig natürlich, ja, also dass sich, ich sage mal nicht so Alphas mit so Betas mischen, ne, aber es gibt ja auch, kennst du den Cheerleader-Effekt? Ja, natürlich. Ja, also ich meine, das gibt's ja auch so, ja, findest du eher, dass bei dir, also hast du dann schon eher so dieses, dass die Superhübsche raussticht oder ist es so, dass du sagst, nee, die sehen alle geil aus? Mir ist es egal, ich nehme alles. Gut. Und Chris? Ich bin asexuell. Ja. Ralf Schmitz. Heißt er so? Heißt er ja. Du, ich glaube aber, das ist ein ganz netter. Ja. Ich glaube wirklich, der ist in Ordnung. Weißt du, er macht immer zwischenzeitlich so eine Andeutung, dass wenn der Typ sich gut präsentiert, dass er das cool findet und wenn die Mädels irgendwelche doofen Kommentare abgeben, dann merkt man ihm auch an, dass er das eigentlich nicht cool findet. Ich glaube wirklich, und das meine ich ganz ernst, ich glaube, das ist ein cooler Typ. Aber ich habe am Samstag beim Gucken wieder gemerkt, wie asozial manche Menschen einfach erzogen worden sind. Weißt du, da stehst du dann als Typ in der Mitte. Also unabhängig davon, ob du da hingehen solltest oder nicht. Sagen wir mal, du gehst da hin. Und dann kommt Ralf Schmitz zu einer Frau und sagt sowas wie, warum hast du denn jetzt gebuzzert? Gefällt er dir nicht? Naja, guck dir mal an, wie der aussieht. Und in dem Video die Nase von dem. Nee, ganz ehrlich, nee. Wow, also so asozial kannst du doch gar nicht sein. Und das sind dann die Menschen, die im Nachhinein sagen, ja, weißt du was? Ey, wenigstens bin ich ehrlich. Ich sag halt immer, was ich denke. Nein, du bist nicht ehrlich. Du bist asozial und unhöflich. Ja, das kann man auf jeden Fall so definieren. Ja. Ich find's krass, dass man bei manchen schon hört, wenn sie anfangen zu reden, dass sie dumm sind, Alter. Also das nervt mich übertrieben. Also sie fängt so an so... Die müssen nicht mal anfangen zu reden. Ja, okay, aber ich will ja nicht so oberflächlich sein, sag ich mal, und will mir dann schon anhören. Aber wenn sie so, ja, das ist schon ein lecker Pinsel, ja. Und dann ist es, also wo ich mir denke, krass, das wundert mich nicht, dass die noch Single ist. wobei ich natürlich glaube, dass alle Leute da gecastet sind durch die Bank weg. Ich wollte es gerade sagen, ja, ich wollte gerade danach fragen. Die sind gecastet, definitiv. Und davon haben bestimmt 80% schon einen Typen. Das ist Hund, nein. Ich glaube nicht, dass 80% davon Typen haben. Ich glaube, dass 80% davon die Reste Rampe ist, die es zum Bachelor nicht geschafft haben. Nö. So sind die auch. Hundertprozentig, die haben sich alle für einen Bachelor beworben, hundertprozentig. Und dann kommt, ich keine Ahnung, wer die Produktionsfirma ist und sagt, oder RTL meinetwegen auch, und sagt, hey, pass auf, du, beim Bachelor sind wir gerade voll, aber wir haben ja eine ganz coole neue Show, willst du nicht damit machen? Ja, ich komme ins Fernsehen, mach ich. Ist euch bei Susanti aufgefallen, dass ihr in der oberen Zahnreihe ganz links ein Zahn fehlt? Ja, absolut. Wenn sie lacht? Ja. Ich weiß nicht mal, von wem ihr redet. Hans-Sven, hör auf. Von dem Sturm, der dich wie ein Zucker im Wasser auflöst, weil sie so hübsch ist und so dünne Lippen hat. Hat sie dünne Lippen? Sie hat übertrieben dünne Lippen. Dünne Lippen habe ich ganz schlechte Erfahrungen. Entschuldigung. Ey, geht gerade schon komplett in die falsche Take-Me-Out-Richtung. Wollen wir zum Thema kommen? Ja, bitte. Ich dachte, Take-Me-Out ist das Thema. irgendwann machen wir da mal eine extra Folge. Eine live 3-Stunden-Spezial. Das ist ja leider das Season-Finale gewesen, ne? Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt schaffen soll. Keine Ahnung. Ich kann die anderen ja bestimmt noch nachholen in der TV Now-Mediathek, oder? Bestimmt. Großartig. Na, da bin ich ja beruhigt. Ich wollte nur noch einmal, bevor wir zum Thema kommen, ich fand diesen einen Typen, der so übertrieben rotes Gesicht bekommen hat, weil er sich so geschämt hat, dazustehen. Genau, Tim und Struppi? Das war auch der, wo die eine gesagt hat, der hatte in dem Video so eine komische Nase. Der steht vor dir, aber im Video, da hat er die komische Nase gehabt. Er war doch Rettungsschwimmer oder Bademeister oder so. Bademeister, ja. Ja, was wolltest du über den sagen? Fandet ihr den auch so unangenehm? Also ich war mir bei allen nicht so sicher, was das sind für Typen. Außer den letzten, da hätte ich natürlich auch nicht gebuzzert. Aber ich fand den sehr unangenehm, schon wie er reingekommen ist. Also das war wirklich der Moment, wo ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass sie gesagt hat, ich soll das gucken. Und ich habe mich ernsthaft geschämt. Wie fandst du seine Klamotten, seinen Style so? Doppel-Jeans so? Ist ja richtig, ich fand, es sah gut aus, so, also von der Klamotte jetzt. Aber er wurde ja krass kritisiert dafür, ne? Na, von einer. Von allen. Ja. Echt? Nein, von einer. Es ist schwierig so. Ey. Ich finde das ganze Ding ist halt wirklich ungelungen, wie auf einem Viehmarkt. Ey. Es fehlt nur noch, dass einer hingeht. Ja, ist gut, hast du schon gesagt. Lass mal bitte jetzt zum Thema, bitte. Ihm in die Hose guckt und mal dran riecht und sagt, nee, ich nehme einen anderen Mann. So, ich finde das eigenartig alles. Aber trotzdem ist es unterhaltsam. Auch egal. Ja, wo waren wir? Wir waren beim Boy Wonder. Beim Cape Crusader. Richtig. Beim Cape Crusader. Hätte mich ja über Captain Calamari mehr gefreut, ne? Echt? Oh, Captain Poolboy wäre natürlich auch noch im Rennen gewesen. So, falscher Film. Auch immer sehr gut. Batman wie Superman kriegt ja... Dawn of Justice, so viel Zeit muss sein, kriegt ja unfassbar schlechte Kritiken. Spaltet, glaube ich, so die Fans tatsächlich in zwei Lager. Ich kenne viele Leute, die sich auf den Film gefreut haben. Die Hälfte sagt tatsächlich, was für ein Scheiß, sind total enttäuscht. Die andere Hälfte sagt, ja, war okay. Und es ist krass so. Direkt mal zu Beginn. Scheiße oder gut? Ach so, vielleicht sollten wir noch zwischendurch sagen, dass wir also übertrieben spoilern werden. Wir werden komplett über den Inhalt des Films sprechen. Absolut, also, stimmt. Wenn da jemand irgendwie keinen Bock drauf hat, dann vielleicht besser ausschalten. Ja. Absolut. Ich könnte noch einmal absolut sagen. Absolut, ja. Also einfach nur jetzt, ja, gut oder scheiße? Gut. Gut, cool. Sven? Ich hatte ja gar keine Erwartungen und dafür war okay, war gut. Ich muss sagen, ich bin ja krasser Batman-Fan, ich glaube, das weiß man mittlerweile auch. Echt? Ich habe ihn, ja, unfassbar. Ich dachte, du bist Aquaman. Ja, noch nicht, aber bald. Ich habe ihn jetzt gestern tatsächlich das zweite Mal gesehen. Fand ich beim zweiten Mal wirklich besser, bin aber auch beim ersten Mal aus dem Film rausgegangen und habe gedacht, hey, okay, krass, ich habe mit Schlimmerem gerechnet, weil ich jetzt nicht so von Zack Snyder als Storyteller im Sinne der Regie überzeugt bin. Er ist natürlich bildgewaltig, schon immer gewesen, aber ich fand ihn halt, um eine Geschichte zu erzählen, gibt's andere Regisseure. Aber ich bin auch beim ersten Mal rausgegangen und habe gesagt, hey, vollkommen okay. Und deswegen finde ich dieses ganze Batman wie Superman-Gebäsche, das hast du auch, Sven, getwittert irgendwann mal, ich finde das einfach unfassbar übertrieben. So die ganzen Kritiker und die Kommentare im Internet, die ziehen den Film so doll runter und so schlecht ist er nicht. Ich glaube, ganz viele Leute lesen einfach, ja, scheiße, Mann, was für ein Dreck und so, und gehen dann, wenn sie denn in den Film gehen, automatisch mit dieser Meinung rein, ja, der ist sowieso scheiße und hier kann mich gar nichts davon überzeugen. Oder sie gucken ihn nicht mal und sagen, nee, so ein Scheiß gucke ich nicht. Ich finde dieses Batman wie Superman-Gebäsche unfassbar übertrieben und das hat für mich keine Berechtigung. Ist ein Riesentrend, der da losgetreten wurde. Ich fand auch, am ersten Tag waren die Kritiken so, natürlich nicht durchweg positiv, aber es waren auch gute dabei. Aber sogar die Leute, die, nachdem sie den geguckt haben, direkt danach gesagt haben, ja, das eigentlich war der schon ganz gut, hat mich gut unterhalten. Auf einmal, so als der ganze Shitstorm angefangen hat, fing halt an, oh, so ein Scheißfilm und ich habe nochmal drüber nachgedacht und das war das. Ich finde, wenn ich da gesessen habe und der Film mich gut unterhalten hat, die über 2 Stunden, die der Film ja geht, dann war das doch okay. Also ich weiß gar nicht, was da das Riesenproblem jetzt ist. Natürlich gibt's große Lücken im Film und man hätte vielleicht was Besseres draus machen können. Aber dieser Meinungsumschwung und dann, ey, ich springe einfach auf den Zug mit auf, weil alle gerade gegen den Film sind, ist geil, den zu hassen. Das finde ich irgendwie, weiß nicht, ein kleines Armutszeugnis. Ich hatte am Anfang gut gesagt, ne? Aber jetzt, wenn wir so den Film so bash, würde ich sagen, ich finde die doch scheiße, muss ich sagen. Ja, nee. Sehr. Also ich hatte gar keine Erwartungen, aber wurde natürlich, da ich ein bisschen später gesehen habe als ihr, wurde natürlich ein bisschen beeinflusst durch die ganzen Leute, die gesagt haben, richtig mies und richtig kacke und sowas, ne? Und hatte dann geschaut und fand ihn völlig in Ordnung. Ich hatte nur so 2, 3 Fragen und 2, 3 Sachen, wo ich sage so, ja, das hätte man irgendwie vielleicht noch ein bisschen detaillierter oder ein bisschen ausbauen können. Aber sonst, ey, ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. So, ja, es war ein bisschen mysteriös und so und dann ein bisschen, was ich halt ein bisschen schade fand. Jetzt das allererste, was ich sage, was mich gestört hat, war, dass man Wonder Woman im Trailer gesehen hat, wo ich sage, das hat gar keine Spannung für mich im Film mehr gehabt. Wer ist diese Frau? Du hast ja nicht nur Wonder Woman im Trailer gesehen, du hast ja im Endeffekt den ganzen Film, das war ja kein Trailer, sondern das war eine Zusammenfassung des Films. Das stimmt, also, das stimmt, bis ja. Auf die letzten 2 Minuten vielleicht. Aber sonst hast du ja den kompletten Film gesehen und ich habe ja auch in dieser Branche mal gearbeitet als Trailer-Cutter. Und ich muss sagen, also ich verstehe nicht, wie so ein Trailer rausgebracht werden kann, weil normalerweise bekommst du ganz klare Ansagen, das geht und das dürft ihr nicht zeigen und das und das und das. Und heb den Darsteller hervor oder, aber dass du den kompletten Handlungsstrang des ganzen Filmes komplett zusammenfasst, so, das ist ein absolutes No-Go, weil du brauchst den Film nicht mehr gucken, nachdem du den Trailer gesehen hast. Genau, das weil du genau weißt, was passiert. Warum haben sie es nicht so aufgebaut, dass es so der krasse Fight zwischen Batman und Superman ist und diesen Mutantensort, dass es den gar nicht gibt, so, das wäre doch eine krasse Überraschung gewesen, so, oder auch Wonder Woman, dass sie dann so, dass man dann so merkt, die ist irgendjemand oder sowas, also warum haben sie das so krass gespoilert, selber sich gespoilert? Genau das ist es. Und komischerweise wird in den ganzen Kritiken oder in den Podcasts oder in den Artikeln, Blogs oder was auch immer, wo die über den Film so herziehen, komischerweise nie über den Trailer gesprochen. Und ich finde, dass der Trailer einfach eine unfassbare Menge versaut hat. So, du gehst in den Film, siehst den Trailer, ja, und ich hab nach dem riesengroßen Spoiler-Trailer den letzten aktuellen Trailer gar nicht mehr angeguckt, weil ich gedacht habe, ich will nicht noch mehr sehen. Warum? Ich will einfach nichts mehr sehen. Und du gehst aber trotzdem in den Film rein, in der Hoffnung, weil du denkst, ja, so dumm kann Warner Brothers nicht sein. So dumm sind die nicht, dass sie den ganzen Film zeigen. Die führen uns auf eine falsche Fährte oder so. Nein, sie zeigen wirklich den ganzen Film. Und deswegen gehst du halt auch unfassbar enttäuscht ein Stück weit aus dem Film raus, weil du sagst... Du hast aber auch unglaublich hohe Erwartungen gehabt und weil das auch so ein Herzensthema von dir ist, einfach auch so, dass du denkst, oh Gott, das muss mich flashen, so, du bist ja immer noch geflasht von dem Joker-Film, also von dem zweiten Batman, ne? Genau. Und dass ich mir denke, so, du wolltest wieder dieses Feeling haben und das hast du nicht so richtig gekriegt und deswegen bist du enttäuscht, so. Der Film war völlig solide, also... Absolut, ich bin ja auch gar nicht so sehr enttäuscht. Wirklich nicht. Ich bin enttäuscht von dem Marketing-Ding, was Warner Brothers da rausgehauen hat. Ich hätte diesen Trailer nicht sehen wollen. Ich finde in diesem Trailer, es gibt auch keinen Grund, diesen Trailer so zu schneiden. Warum muss man Wonder Woman im Kostüm zeigen? Gut, wenn man sie hätte zeigen wollen, dann hätte man doch eine Szene nehmen können, die auch im Trailer ist, wo sie Bruce Wayne begegnet. Und jeder weiß, ach guck mal, das ist Wonder Woman. Aber du musst sie nicht im Kostüm zeigen. Du musst diesen Poser-Shot von den dreien, wie sie das erste Mal nebeneinander stehen, musst du im Trailer nicht zeigen. Wenn du diese Szene das erste Mal im Film siehst, denkst du dir, oh, es sieht so geil aus, wie die drei nebeneinander stehen. Du musst Doomsday im Trailer nicht zeigen. Es gibt keinen Grund, Doomsday im Trailer zu zeigen. Es gibt auch für mich keinen Grund, beide Batman-Kostüme zu zeigen. Warum musst du sehen, dass es 2 Batman-Kostüme gibt? Was meinst du, wie du im Film gesessen hättest, wenn du einfach nur einen der Kostüme gesehen hättest? Hätten sich für einen entscheiden können, scheißegal. Aber wahrscheinlich aus Merchandising-Taktik musst du halt 2 Batman-Figuren verkaufen. Deswegen musst du beide im Trailer zeigen. Aber wenn du im Film gesessen hättest und du hättest auf einmal gesehen, shit, der hat noch ein zweites Kostüm, wie geil ist das denn? so viele Sachen hätten da nicht gezeigt werden müssen. Du wusstest, okay, Batman hast Superman, Superman hast Batman, am Ende wird ein Monster, du siehst sogar, dass Lex Luthor das Monster erschafft, dann kommt Wonder Woman in dem Sinne mit ins Spiel und alle drei kämpfen nur zusammen, weil sie halt dieses Monster besiegen müssen. Du weißt alles, du brauchst den Film nicht gucken, das ist eine 3 Minuten Zusammenfassung des Films und das ist scheiße. Und da finde ich, dass alle, die diesen Trailer abgesegnet haben, ich glaube nicht, dass Zack Snyder da Einfluss drauf hatte. Wenn ja, sollte er nie wieder für irgendwas Regie führen. Ich glaube eher, dass es der Verleih ist, dass Warner Brothers gesagt hat, nee, wir müssen das jetzt alle zeigen, weil wir müssen die Leute so flashen mit dem Trailer. Alle, die diesen Trailer abgesegnet haben, sollten in diesem Business nie wieder irgendwo arbeiten, finde ich. Wir sollen sie auch ihr ganzes Leben kein Glück mehr haben. Ich musste auch sofort an den legendären Tony Polster-Satz denken. Ja. Nein, aber es ist, dieser Trailer versaut so viel, Freunde. Ey. Es ist so krass. Und im Nachhinein habe ich mir auch noch den letzten Trailer angeguckt. Du siehst in dem fucking letzten Trailer sogar, wie Batman mit dem Batwing zu den Typen hingeflogen wird. Batman das Ding aber nicht steuert, sondern Alfred das steuert. Und du siehst die Dreiviertel-Kampfszene, so den Showdown von Batman allein im Kampf. Die siehst du in dem neuen Trailer. So, was sind die bescheuert? Also, das Einzige, ja, was man nicht im Trailer gesehen hat, ist, Mega-Spoiler, dass Superman am Ende stirbt. Das ist das Einzige, was du nicht gesehen hast. Entschuldigung, aber ja, ist doch wahr. Wir wollten dich nicht unterbrechen, Nein. Wir haben uns nicht mehr getraut. Ja. Ich so in Rage geredet. Ja, Nein, der Trailer ist wirklich einfach furchtbar. Sven, und, hast du eigentlich, als du gehört hast, dass wir darüber was aufnehmen wollen, hast du irgendwie so eine kleine Roadmap über den Film dir hingelegt oder sowas? Weil sonst würde ich jetzt einfach was fragen wollen. Ja, wir machen einfach. Also, aber die erste Frage kann ich ja schon beantworten. Der Typ in dem dunklen Kostüm ist Batman und der beschützt Gotham. Ach so. Sehr gut. Nee, ja. Meine erste Frage wäre, warum haben sie nicht erklärt, welcher abgefreakte Typ in Bruce Waynes Traum während der Dekryptierung der Daten von Lex Luthor ihm gesagt hat, nein, noch nicht, nein. Ja, also da muss ich ganz kurz auch nochmal so ein allgemeines Ding öffnen. Der Film ist natürlich für Leute, die keine Ahnung von den Comics haben, die keine Ahnung von Batman, Superman, Justice League haben, glaube ich, wirklich schwer zu verstehen. Warum betonst du keine Ahnung? Ich glaube, gar nicht zu verstehen. Wieso? Keine Ahnung? Verstehe ich nicht, Andi. Willst du mir irgendwie was damit sagen? Ja, mach jetzt, komm weiter. Ja, danke. Frage beantworten. Genau, so. Für die ist es sehr schwer, weil du diese Zwischensequenzen nicht verstehst. Es fängt schon damit an, dass ganz viele Leute sagen, Batman gegen Superman, dann macht Superman einmal Aua mit deinem Arm und dann ist Batman tot. Ja. Ja, klar. So, man geht aber davon aus, dass man ein bisschen Ahnung davon hat, wenn man in so einen Film geht und sich mit dem Genre Superhelden-Comics so ein bisschen beschäftigt. Dann ist der Film viel einleuchtend. Also er ist nicht für die keine Ahnung von dem ganzen Ding haben, ist er, glaube ich, nicht, versteht man nicht, ist viel zu viel durcheinander. Das ist ein Film für die Comic-Leute. In dem Zusammenhang komme ich jetzt auf deine Frage zurück, warum man nicht erklärt hat, wer der ist. Ich glaube, ganz viele Leute, und so ging es mir beim ersten Mal auch, haben nicht gecheckt, wer ist der? So, mir war klar, okay, das ist irgendwer aus der Zukunft. So, und der warnt ihn, er sagt ja immer, Lois is the key, Lois ist der Schlüssel, sie darf nicht sterben, du hattest immer recht mit ihm, du hattest recht, finde uns, Bruce. So, das war Flash. Flash war das. Flash ist irgendwie durch die Zeit gereist, in den Comics ist er ja so schnell, dass er die Zeit irgendwie in die Zukunft, in die Vergangenheit immer kurz zurückrennen kann. Und das war Flash. Habe ich im ersten Moment nicht gecheckt, weil mir der Ezra Miller, der Schauspieler von Flash, optisch jetzt nicht so ein Begriff war, sodass ich nicht gesehen habe, guck mal, das ist Flash. Noch nie gesehen. So. Und deswegen dachte ich, im ersten Moment ist ein anderer. So. Ich dachte, das wäre irgendwie. Der ist übrigens akustisch auch kein Begriff. Ezra Miller, ja, genau. Ja. Genau. So, und das ist natürlich eine schwierige Situation. Und deswegen, das verstehen wirklich nur Hardcore-Comic-Fans. Aber wie willst du es erklären? Willst du einen Pfeil über ihn machen und einen blinkenden Flash hinschreiben? Oder? Na, ich glaube, das wollten sie aber auch gar nicht. Sie wollten krampfhaft dieses was Marvel halt über 13 Filme jetzt geschafft hat, halt ein Riesenuniversum zu etablieren und aufzubauen. Ganz langsam angefangen mit Iron Man und es wurde langsam immer mehr, wollten sie jetzt zwanghaft in einen Film stecken. Und das ist meiner Meinung nach der größte Kritikpunkt am ganzen Film, dass sie so viel reingesteckt haben, was aber eigentlich komplett überflüssig ist, dass man, das hätte man viel langsamer aufbauen müssen. Das geht nicht, dass du da alles reinhaust, was du hast. Okay, dann hat der da die Vision, jetzt kommt der zurück. Und dann siehst du noch da die und dann kommt noch der. Und das ist eine Anspielung auf das, was wir da noch machen wollen. Und das ist das von dem. Mein Gott, das hätte auch gereicht, wenn man da 50% von gemacht hätte. Und ich glaube, da wäre vielen mitgeholfen gewesen. Absolut, absolut. Man merkt halt, wir müssen jetzt dieses DC-Universum ganz schnell starten. So, und dieser Film fungiert ja teilweise auch mit den Zwischensequenzen, die auch durchaus verwirrend sein können, dass dieser Batman in der Wüste und auf einmal kommen da irgendwelche Außerirdischen mit Flügeln angeflogen und Superman killt Leute und Superman reißt Batman das Herz aus und das alles, das ist natürlich verwirrend, wenn man nicht in dem Moment versteht, träumt er das jetzt? Ist das eine Zukunftsversion oder ist das eine Vergangenheit oder ist das passiert? Ich verstehe das nicht. Also, das ist natürlich verwirrend und das hätte alles in, also es wirkt so wie, das sind Andeutungen für die nächsten Filme, das ist ein Intro für die nächsten Filme. Und ich finde, wenn du einen Film machst, dann darf der nicht einfach nur als Intro oder als Andeutung für die nächste Filme fungieren, sondern der muss halt ein Film sein, der muss von vornherein Hand und Fuß haben und darf nicht irgendwelche Hinweise zeigen, die in Justice League 1 oder in Justice League 2 geklärt werden. Das ist der, kannst du zwischenzeitlich ein bisschen unterbringen, so Easter Eggs, total cool. Aber davon waren sie, da waren die Easter Eggs einfach zu groß. Finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Also ich finde es gar nicht so, dass da nicht so viel angeteased werden sollte für weiteren Stuff. So, also das seid ihr ein bisschen zu krass, finde ich. Also ich finde es völlig in Ordnung. Man kann den Traum zum Beispiel, den du gerade da beschrieben hast, auch einfach so interpretieren in dem Moment, so habe ich es jetzt getan, auch obwohl ich die Comics nicht kenne oder so, dass er einfach diese unterbewusste Angst vor einem fliegenden Männchen hat, weil ich fand sowieso, dass Batman prinzipiell eher ein bisschen dümmlich rüberkam, muss ich sagen, dass ihm dann erst im letzten Moment eingefallen ist, ach nee, das ist doch nicht so cool, was ich hier alles mache, aber darüber können wir auch nochmal reden. Ich finde, man könnte es auch so interpretieren, dass er einfach Angst hat vor einem Fliegenden, dass er es als Monster sieht. Man muss jetzt nicht unbedingt wissen, ach, das sind diese Fliegenmenschen aus Comic-Episode 539, siebte Seite, da kommen die mal vor oder so. Sondern man kann es auch so interpretieren, finde ich. Das ist gar, und das macht gar kein Problem aus, einfach so. Da ist einfach diese Angst, die er hatte, vor diesem Kampf auch einfach, dem sich zu stellen. Also deswegen fand ich es völlig in Ordnung. Also diese Zwischensequenz finde ich gut. Fand ich auch nicht fehl am Platze oder so. Deswegen finde ich es ein bisschen übertrieben, dass ihr sagt, nee, das sollte man nicht in einen Film reinmachen. Der Film war von vorne bis Ende in Ordnung. So, mir hat zum Beispiel Lex Luthor nicht gefallen, wie der dargestellt wurde einfach so. Ich weiß nicht, ob er in den Comics so dargestellt wurde, aber für mich war es kein Bösewicht. Es war, ja, mein Ossi-Papa hat mich geschlagen, deswegen bin ich irre geworden. So. Also das hat mir gar nicht gebockt, ja, muss ich sagen. Und auch wie der Zuckerberg den gespielt hat, war so, dass ich sage... der gute Klaus Zuckerberg, der Facebook-Erfinder, der war das. Ja, naja, das war er doch. Und dass ich mir dachte, so, naja, aber er hat ihn zu irre gespielt, ja? Dachten die Leute so, ja, Lex Luthor ist ein normaler Mensch? Oder dachten sie alle, ja, der ist sowieso irre? Also okay. Es war ja keine Verwunderung, dass er irre ist. Eigentlich sollte Jesse Eisenberg ja jemand anderen auch spielen in dem Film. Jimmy Olsen. Und Bryan Cranston sollte Lex Luthor spielen. Das wäre vielleicht noch besser gewesen. Aber dann hat er sich ja doch entschieden, Zack Snyder halt den Jünger anzulegen. Und deshalb hat er dann ihn dafür besetzt. Ja, genau so ist es. Ich habe auch gelesen, dass er eigentlich sich mit ihm getroffen hat, also mit Jesse Eisenberg heißt er übrigens, getroffen hat, weil er Jimmy Olsen spielen sollte, der ja tatsächlich so in den ersten 5 Minuten erschossen wird. Riesen-Mark-Out, ich saß echt dafür, was ist das denn jetzt? Das war doch nicht Jimmy Olsen, oder? Doch, einfach mal innerhalb von 5 Minuten einen der großen Charaktere von Superman killen, so weg ist er. Ja, aber auch ohne irgendwie... den mal aufzubauen. Also ja, der wurde ja nicht mal namentlich benannt. Sie sagt ja nicht mal irgendwie Jimmy oder sowas. Wenn du, dann kannst du dir denken, ach, das könnte der vielleicht gewesen sein und im Abspann steht dann da Jimmy Olsen. Ist schon okay. Jimmy Olsen ist ein wichtiger Charakter in diesem Universum, ey. Ich finde das echt. Nein, das hat er also gesagt, ich verstehe, dass man immer mal versucht, was Neues aufzubauen. Stimmt, hat er gesagt. Eine neue Marke halt startet, aber das fand ich, also das finde ich daneben. Ja, aber daran siehst du ganz klar, da wird nicht mehr auf einen Superman-Einzelfilm gezielt. So. Das interessiert die Leute nicht mehr. Also die Verantwortlichen, die Filme machen, sondern Superman einzeln wird es, glaube ich, so in nächster Zeit erstmal nicht mehr geben. Schade, das glaube ich auch. Was krass ist, weil Flash ja einen eigenen Film kriegt, Aquaman kriegt einen eigenen Film, Superman hatte mit Man of Steel seine Chance offensichtlich. Zu Jesse Eisenberg muss ich sagen, also Bryan Cranston als Lex Luthor hätte ich grandios gefunden. Du, meinetwegen hätte man ihn ja auch dann den, weil er sagt ja immer, mein Vater Lex Luthor, so er ist ja Alexander Luthor, er sagt ja auch, mein Vater steht für das Lex in LexCorp und dann hätte Bryan Cranston halt den älteren Lex Luthor gespielt und dann hätte man Jesse Eisenberg immer noch als Jungen oder so reinholen können. Wie auch immer, er spielt ihn jetzt und ich finde, das Einzige, was ihn als Bösewicht noch mehr hätte ausgezeichnet, wäre, wenn er ein neongrünes Schild um seinen Hals gehabt hätte, wo drauf steht Supervillain. Also offensichtlicher kannst du einen Bösewicht nicht spielen. Und da bin ich voll bei Andy, dass ich sage, schwierige Entscheidung. Ohne Frage, er hat sich dafür entschieden, das so zu spielen. Da gibt es auch noch einen Regisseur, der damit einverstanden sein muss, offensichtlich war. So wie er sich entschieden hat, den zu spielen, hat er ihn aus meiner Sicht grandios gespielt. Ganz schnell, zack, zack, zack, zack, zack, zack, schnelle Sätze, schnelle Gedankensprünge, grandios gespielt. Jetzt ist nur die... Einer meiner Lieblingssätze aus dem ganzen Film, kommen Sie mit in mein Büro und ich setze sich einfach auf den Schreibtisch, der da mitten im Zimmer steht. Ja, oder auch der Moment, als er ihm den Bonbon am Anfang in den Mund steckt. So, es ist halt ein geiler Moment. Ich, nachdem ich ihn das zweite Mal gesehen habe, habe ich auch da gesessen und habe zu meiner Freundin gesagt, wenn er ihn ein bisschen differenzierter gespielt hätte, in dem Moment, wo er das erste Mal die Senatorin trifft und von ihr was will, warum kann er da nicht einfach ganz normal straight Businessman sein? So, dann kann er auch dem Typen, der ja ihm seine Wünsche erfüllen will, auch den Bonbon im Mund stecken, weil er sagt, nee, den habe ich sowieso an der Angel. Warum spielt er da nicht Businessman? Dann wäre die Nummer, wo er die Rede hält und da total ausrastet auf einmal, ein Moment gewesen, wo man sagt, wow, krass, was ist mit dem los? Warum rastet der denn so aus? Dann kommt die Senatorin zu ihm ins Haus. Da kann er auch wieder straight Businessman sein. Bis zu dem Moment, wo sie ihm sagt, übrigens, ich werde den Import vom Kryptonit blockieren. Und dann kann er meinetwegen total sein wahres Gesicht zeigen. Dann kann er abdrehen, dann kann er Psycho sein. Das, was er alles gespielt hat. Aber er hat halt von Anfang an jeder einzelnen Rolle gezeigt, ich bin geisteskrank, ich bin nicht ganz dicht, ich bin bescheuert. So, sodass eigentlich jeder, der auf ihn trifft, sagen würde, das wäre ein guter Button, wa? Für einen Hot-Button, ne? Ich bin geisteskrank, wie Chris Gott. genau. So, und das checke ich nicht, warum man das nicht hätte differenzieren müssen, dass er versucht, zumindest am Anfang ein Gesicht zu wahren und dann, wo er sowieso alle Fälle wegschwimmen sieht, zeigt er dann, okay, scheiß drauf, Mann, ich hab sie nicht mehr alle. Aber er spielt halt... Für mich hat das funktioniert. Dadurch, dass er nicht als dieser klassische Lex Luthor, so den alle respektieren als Geschäftsmann irgendwie in dieser Welt, der zwar auch immer ein bisschen wahnsinnig ist, aber das halt nicht so auslebt wie er. Er hat den halt angelegt als spoiled little rich kid, der einfach durchgeknallt ist und der von keinem so richtig ernst genommen wird. Der hat aber das Geld von Papa irgendwie anscheinend ja bekommen, was der andere auch hat. Deshalb nehmen die ihn nicht richtig ernst und dann knallt er halt einfach total durch. Ich glaube, sie belächeln ihn immer eher und komischer Typ, aber der hat halt Geld. Zu dem müssen wir ja irgendwie freundlich sein. Das war für mich der Ansatz, den er da gewählt hat. Aber als Geschäftsmann kannst du ihn eigentlich nicht ernst nehmen. Ich glaube auch, und da fungiert, glaube ich, der Film wieder als Intro, dass wir im zweiten Teil, also wenn man jetzt Justice League 1 als zweiten Teil bezeichnen will, einen anderen Lex Luthor sehen. Die letzte Szene, Szene von ihm, wo Batman bei ihm in der Zelle ist, ist so geil gespielt von ihm. Also ich war gestern wieder total beeindruckt, wie er dann an die Gitterstäbe rennt und mit verschwitztem Spuckemund sagt, the bell has been rung, also irgendwie die ich nehme an, die Glocke wurde geläutet, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Also total psycho, total abgedreht, total kaputt, fand ich super geil gespielt und ich denke, dass auch viele Kritiker sagen halt auch, dass er es nicht so gemacht hat, wie man es hätte machen können, sollen, was vielleicht besser gewesen wäre, dass wir da auf jeden Fall einen anderen Lex Luthor sehen. Aber nach wie vor, so wie er das gespielt hat, wie er sich entschieden hat, fand ich es fand ich es geil. Aber ich muss auch generell sagen, ich finde ausnahmslos alle Schauspieler in diesem Film geil. Ich finde, sie setzen genau. Ich finde Perry White als, also hier den Typen von Matrix, Lawrence Fishburne, finde ich super. Der hat auch lustige Momente drin, der das auflockert. Ich finde Jeremy Irons als Alfred grandios. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, nach Michael Caine will ich nur noch Michael Caine sehen. Ist ein anderer Alfred. Jeremy Irons finde ich super. Ben Affleck. Vielleicht stürze ich mich damit jetzt zu schnell aus dem Fenster. Aber für mich der beste Batman. Für mich der zweitbeste. Nach Adam West? Jawohl. Okay. Adam wird für mich immer die Nummer 1 bleiben. Okay. Schließlich ist er inzwischen auch Bürgermeister. Ja, Mayor West. Henry Cavill finde ich einen grandiosen Superman. Ich finde. Der wird ja so kritisiert, ne? Weil er irgendwie menschlicher doch anscheinend etwas, bedenkenswerte Ansichten hat. Ja, wieso? Erzähl mal, was hat er denn für Ansichten? Er hat sich ja irgendwie etwas rechtsradikaler, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen hatte, zum Beispiel über die Oscarverleihung geäußert und sowas. Wo Trump. Halt öfter mal mit, dass er das auch nur macht, also nicht, weil er Superman geil findet, sondern des Geldes wegen den Job. Also er findet auch Schauspieler jetzt gar nicht so cool, sondern er findet halt den Verdienst geil. Das kann ich mir so nicht vorstellen. Ich habe mal, bevor er Man of Steel gedreht hat, habe ich ein Interview, ich weiß nicht mehr mit wem, auch ein bekannter Hollywood-Schauspieler gesehen, der gesagt hat, als er mit Henry Cavill einen Film gedreht hat, hatte er parallel zu den Dreharbeiten das Casting für Superman. Aber nicht für Man of Steel, sondern für Superman Returns. Da war er auch unter den letzten Zweien. Wie heißt er denn gekriegt? Brandon Routh oder so? Ja, ich glaube, der Unvergessliche. Ich glaube, ja. So, und er sagte, Henry Cavill wollte unbedingt Superman sein. Der wollte diese. Weil es so viel Geld dafür gibt. Ich weiß nicht. Nein, er hat es wirklich wohl in einem Interview mal gesagt. Krass, ja. Also ich kann mir das. Ich habe immer ganz andere Sachen irgendwie gelesen oder gehört. Man weiß es nicht. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte, wie so oft. Aber. Ich finde den super. Ja, ich finde den echt super. Einen geilen Superman. So sieht Superman aus. Und ich verstehe auch, warum der Superman in dem Film anders ist als in früheren Filmen. Absolut. Absolut. Und einfach halt, der hadert halt stark. Und deshalb, ich fand den echt gut und er hat mir sehr gut gefallen. Ja, du hast genauso wie Ben Affleck, den ich überragend fand. Halt. Du hast ja auch den Superman in Man of Steel so aufgebaut, dass er halt nicht die Christopher Reeves? Der kommt halt nicht von so, also ist halt nicht die helle, lustige, na lustig war er auch nicht, aber die helle Figur, die so davon überzeugt ist, die Menschheit zu retten und dass die Menschen gut sind, sondern du hast ihn halt so aufgebaut, dass er als Mensch großgezogen wurde und selbst Zweifel hat und Zweifel hat, ob das gut ist und auch bei den Menschen manchmal zweifelt. Und das hat er für mich super rübergebracht und toll gespielt. Der Kritikpunkt bei vielen ist halt, das ist nicht Superman. Nicht Superman? Weil sie halt sagen, ja, Superman glaubt an die Menschen, Superman ist gut und Superman hat keine Zweifel. Superman ist so der Anführer der Justice League und er ist halt ein Selbstzweifelnder und nicht nur ein Selbstzweifelnder, sondern er zweifelt an der ganzen Situation und das wollen halt viele nicht sehen. Naja. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich fühle mich ja manchmal selbst in dieser Rolle. Man tut nur Gutes für die ganze Menschheit die ganze Zeit und trotzdem kriegst du ununterbrochen auf die Fresse. Man, halt doch mal deine Schnauze, Sven. Du laberst nur Scheiße. Siehst du? Ja, also ich kann das nachvollziehen. Einfach, warum er einfach irgendwann dann sagt, ey, ich habe keinen Bock mehr. Was ich ein bisschen komisch fand, war dieser Moment, wo die Frau auf dem Haus steht, wo die Flutwelle gerade da ist und er dann immer nach und nach die Menschen rettet, während diese Rede im Fernsehen halt gehalten wird. Und dass er dann vor der so in der Luft noch so ein bisschen schwebt und sie erst so anguckt, so ein bisschen posermäßig. Ja, das ist so, ey, das, die sterben vielleicht eventuell ist er doch vom Weiten angekommen gerade. Ey, das stimmt gar nicht, Alter. Das ist genauso wie mit der, er hat es nur wegen der Kohle gemacht. Dass irgendjemand sagt so, verdienen sie eigentlich auch Geld mit dem Film? Ja, ich werde bezahlt. Ah, er macht es nur wegen der Kohle. So, ja? So, genau. Und so, ja, genau, das kann sein. Poster vor ihr, vielleicht ist er gerade auf sie zugeschickt. Nein, das war doch auch Zeitlupe. Ja, pass auf. Nee, er stand in der Luft. Pass auf. Ich habe gestern bei dieser Szene besonders drauf geachtet. Die ganze Szene ist in Zeitlupe. Die Frau bewegt sich in Zeitlupe. Ja. Und dementsprechend kommt er auch in Zeitlupe runter. Ja. Weiß nicht. Also wenn du das sagst, du hast es zweimal gesehen, mich, also für mich sah es so aus, als ob er einfach mit der Sonne im Rücken da stand. Und sie nein, ich aber ich dachte, jetzt bald kannst du noch ein paar mehr retten. Aber beim ersten Mal, also ich finde übrigens, man muss mal hier Credit zu der Frau geben, die auf dem Haus steht und weint. Die hat mich beim ersten Mal total mitgenommen. Das ist, die sagt kein einziges Wort im Film. Die ist vielleicht 10 Sekunden zu sehen. Sie hat mich berührt, wie sie da auf dem Haus steht und weint. Ich fand das geil gespielt. Mit was hat sie das Zeichen gemalt? Auf dem Dach. Auf dem Dach. Auf dem Dach liegt. Ich habe die gleiche Frage gehabt. Ja, auf dem, danke. Auf dem Dach liegt ein Farbeimer mit Pinsel. Oder viele Tauben. Nein, es liegt ein Farbeimer. Sie haben zu dritt die Sachen abgedeckt, die nicht weiß werden sollten, und dann haben die Tauben geschissen, ne? Ja, so, ich habe bei dieser Szene... Sie hätte natürlich auch Batman rette uns schreiben können, was ja ein bekannter Filmtitel ist. Ja. Ich werde jetzt nochmal ansetzen. Ich habe bei dieser Szene besonders auf alles geachtet, weil ich auch gedacht habe, okay, womit haben die das gezeichnet? Also es liegt ein Farbeimer auf dem Dach. Beim ersten Mal gucken habe ich gedacht, wow, was für ein billiger CGI-Effekt. Du siehst im Hintergrund das Wasser in ihr Gesicht übergehen. Also das... dass ihr Gesicht verschmilzt mit der Flut des Wassers im Hintergrund. Nein, pass auf, habe ich beim ersten Mal gedacht und dachte, das kann doch nicht sein, da muss man. Beim zweiten Mal, es ist so. Das Wasser geht in ihr scheiß Gesicht über. Du siehst Flackern in ihr Gesicht, du siehst das Wasser in ihrer Wange, du siehst, wie sich die Wange verformt. Ganz schlechtes CGI in dem Moment. Vielleicht Spiegelung vom Wasser auf ihrer Haut? Ja, oder vielleicht waren es auch Tauben, die da vielleicht kurz runtergekackt haben oder so. So hat sich übrigens auch der Joker mal geschminkt. Mit Taubenkacke? Ja. Ja. Ja, also ich finde die Schauspieler super so. Ich kann die Figuren nachvollziehen. Ich finde nach wie vor, dass die Batman-Sequenzen so geil sind, so einen Batman-Film will ich sehen, dass es dunkel wird, dass du Batman dunkel siehst. Ich finde den ersten Moment, wo man ihn sieht, wo die beiden Polizisten in dieses Haus von den Sexsklaven da oder was das auch immer, die Mädels da unten sein sollen, reinkommt und der junge Polizist geht da ganz zerzittert und du siehst dann Batman oben links in der Ecke kleben. Finde ich so geil. Ich finde es so, es ist düster, du denkst jeden Moment, gleich kommt ein Schockeffekt. So muss ein Batman-Film sein. Ich finde, wie sie Batman dargestellt haben, super, super geil. Alles, alles. Das Batmobil ist für mich das beste Batmobil ever. Ich finde es viel besser auf jeden Fall als in der Nolan-Trilogie. Ja, viel besser. Finde ich auch. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich finde das Batwing viel geiler als in der Nolan-Trilogie. Ich bin so verliebt, ja, in das Kostüm. Ich meine nicht den Roboteranzug, sondern die kurzen Ohren, dieses dunkelgraue, dieses fette Batman-Logo. Das ist das beste Live-Action-Kostüm von Batman. Ich habe ein Problem damit, dass du es Kostüm nennst, muss ich ganz ehrlich sagen. Kannst du bitte von einer Rüstung sprechen oder sowas? Aber ein Kostüm ist für mich, wie ich zum Fasching gehe. Und das hat ja eine Funktion, das, was er da anhat. Also ich finde das Kostüm super geil. Das nervt mich so krass, dass du die ganze Zeit Kostüm sagst. Das hört sich an wie ein 5-jähriger Junge. Ah, das Kostüm ist voll hübsch. Aber du willst mir doch nicht sagen, dass das eine Rüstung ist. Also bei dem nee, klar, kannst du auch zum Faschen gehen und dich dann erschießen lassen von hinten im Kopf und so und das hält das aus. Ey, wirklich? Du das ist eine Rüstung für mich. Du regst dich gerade darüber auf, dass Sven Probleme hat, dass Superman da in der Luft steht. Da sagst du, ey, bist du aber penibel und du bist jetzt so penibel, dass ich Kostüm sage. Ja, das Maul, Mann. Du musst davon weg, dass es ein Kostüm ist. Ist ja auch eine Rüstung. Nein, es ist eine Rüstung. Es ist okay. Nicht nur ein Kostüm. Ich kann auch als Frau zum Fasching gehen, dann habe ich ein Kostüm an. Okay. Es tut mir sehr leid, wenn ich dich persönlich angegriffen habe, weil du die Rüstung offensichtlich entworfen hast und dir dabei warst. Du hast es vielleicht sogar das Wort erfunden früher. Ich entschuldige mich hiermit in aller Form, Herr Wolter, das kommt nicht mehr vor. Gerne. Also, ich fand das Kostüm auch gut. Ich wollte es auch nochmal sagen. Super. Also, Batman, die Darstellung von Batman. Geil, Ben Affleck, super cool, auch grandios gespielt in dem Moment, wo... Aber weißt du, was ich schade finde? Nein. Ich finde es total schade, dass, also ich verstehe, warum Bruce Wayne nicht mehr dieser lustige Sunny Playboy ist, der früher mal war, sondern es ist inzwischen ein gebrochener Bruce Wayne, den wir jetzt sehen, also Ben Affleck. Und es gibt nur diesen einen Moment unten im Keller, als er da eingebrochen ist und dann erwischt wird. Von dem wollte ich gerade reden, ja, erzähl. Ja, und das ist so, wie er da dieses betrunken spielt, oh, ja, ich dachte, hier sind die Toiletten. Und da dachte ich so, scheiße, gerne, davon hätte ich gerne viel mehr gesehen. Ben Affleck, so. Ja. Ich glaube. Schade, das finde ich das einzige schade, aber er spielt es trotzdem toll, den Rest. Also ich mag Ben Affleck sehr als Bruce Ja, aber Wayne. Was dann total nicht zusammenpasst, ist, dass er dann einen One-Night-Stand hat mit irgendjemandem so. Find hat ich er auch. Dafür jetzt noch einen Kopf gehabt, ja, sich eine klar zu machen, um die zu knallen noch. Find ich auch, die muss da nicht liegen. Keine Ahnung. Ja. Achso, ich habe gedacht, Alfred hat die einfach bestellt und jeden Tag ist die Alfred also eine kriegt andere. Sie immer raus, weil sie tot ist wahrscheinlich. Vielleicht war es ja Catwoman. Man weiß es nicht. Das ist bestimmt auch nur ein Hinweis für die nächsten großen Filme. Also es ist ja so, dass Batman wie Superman hat natürlich einen Punkt in der Timeline. Suicide Squad soll angeblich danach spielen, soll aber auch Momente davor haben, wo Batman die alle fängt. Da wusste vielleicht nochmal, wobei da wird man nicht so viel von Bruce Wayne sehen, aber ich glaube, wenn es einen Batman-eigenen Film gibt, der wird vor Batman wie Superman spielen. Bin ich mir relativ sicher, weil den Moment, wo er betrunken spielt, ist super geil. Ne? Es ist lustig. Sehen wir dann Robin sterben? Du, und jetzt kommst, pass auf. Das haben sie auch nicht gezeigt, wa? Nee, aber weißt du warum? Weil ich seit gestern eine ganz große Theorie habe und Will ich nichts von wissen, weil wenn es dann echt ist, dann hat man vorher schon gesagt, ja, genau. Du, finde ich vollkommen richtig. Meine Freundin guckte mich gestern auch an und sagte, Christopher, warum machst du dir darüber Gedanken? Ich dachte, du willst sowas nicht hören. Ich sagte, ja, aber pass auf. Und soll ich auch die Theorie? Ich glaube, ich nehme sie dir vorweg. Nein, bloß nicht. Ich will, bitte. So, pass auf. In Batman wie Superman steht Batman, Bruce Wayne vor Alfred und erklärt ihm, dass er jetzt gegen Superman kämpfen will. Alfred weigert sich da vehement und sagt, Mann, du kannst das, du gehst in Krieg, du kannst das nicht machen und du bist doch besser und du darfst das nicht. Und dann kommt Bruce Wayne und sagt, 20 years in Gotham, how many good guys are still left? Und dann sagt er den einen Satz, how many stayed that way? Wie viele sind gut geblieben? Und du siehst in Alfred, dass das irgendwas in ihm auslöst. Das ist der Punkt, wo Alfred sagt, okay, ich diskutiere mit dir nicht mehr, Totschlagargument. Und deswegen glaube ich, dass der Joker Robin ist. Dass du in dem... Hashtag, glaube ich, stimmt. Glaubst du auch, ne? Und ja, das ist ja, also ist eine Theorie, der ich gerne folgen möchte. Ja, und dass du in dem Film, weiß nicht, ob in Suicide Squad oder in Justice League, dass du Jared Leto als Joker und als Robin sehen wirst. Glaube ich wirklich dran. Zack Snyder sagte, Robin ist bei Batman wie Superman 10 Jahre davor getötet worden vom Joker. Ja, vom Joker, weil Robin gewichen ist und jetzt der Joker da ist. Ich bin mir sehr... Wie Darth Vader auch Anakin getötet hat. Genau so ist es. Ich bin mir sehr, sehr... Was? Also, hat er? Ich bin mir wirklich sicher. Und das finde ich einfach eine geile Vorstellung, wenn man Jared Leto als Robin sieht und dann sieht, wie Robin zum Joker wird. Ich glaube, das ist ein... Ich glaube, das ist ein geiler Moment, wenn sie ihn richtig hinkriegen und ich bin mir da relativ sicher. Ja, wirst du ja im Trailer dann sehen. leider ja. Aber ich find's cool, dass du das genauso siehst, Sven. Ja, total. Im Trailer hat man übrigens auch dieses Kostüm schon gesehen. Ja, das ist auch voll überflüssig. Absolut. Haha, Jokes on you, Batman. Haha, Jokes on you, Warner. Warum musst du die ganze Scheiße zeigen? Absolut. Weil Andi vorhin gefragt hatte, warum muss man diesen Kampf am Ende auch nochmal zeigen? Das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist, dass sie gesagt haben, die Leute wollen nicht sehen, wie zwei Gute sich bekämpfen. Die wollen noch sehen, dass es da was Schlimmeres gibt, gegen das sie auch noch kämpfen. Das können sie ja im Film, merken. Doomsday gezeigt. Ja, aber du musst die ja erstmal ins Kino bekommen. Ja. Dafür sind die Trailer da. Ja, reicht das nicht, Batman gegen Superman? Ich meine, das sind schon zwei ganz ziemlich heftige Namen, die da gegeneinander kämpfen. Ich glaube, wir haben ja auch schon beim letzten Podcast gesagt, Andi, dass wir das nicht sehen wollen, sodass die sollen sich noch lieb haben. Ja, genau. Ja, ja. Sollen noch miteinander kämpfen. Ja, aber das... Und ich glaube, das ist das Argument, das Warner hat. Ja, aber Warner ist ein Motherfucker, so, wenn man ihn jetzt personifizieren wollte, ja. Der Herr Warner. Batman wie Superman war von Anfang an klar, egal wie der Film ist, der wird am ersten Wochenende einen Haufen Kohle einspielen. So, aufgrund von Batman und Superman. Der ganze Film kann scheiße sein, am ersten Wochenende wird der einen Haufen Kohle einspielen. Und das hat er getan. Und dann ist das perfekte Beispiel Deadpool. Ja? Deadpool hat sich rumgesprochen, ist ein geiler Film. Und der wurde immer erfolgreicher und hat sich so summiert. Bei Batman wie Superman hat sich rumgesprochen, ist nicht so geil. Ja? Also ist nicht meine Meinung, aber spricht sich rum, ist nicht so geil. Und seitdem fallen natürlich auch die Zahlen so. Also hier Mundpropaganda ist offensichtlich wichtig. Und deswegen bin ich der Meinung, dass, also wie Andy, dass du das nicht hättest zeigen dürfen, sondern Batman wie Superman lockt genug Leute in den Film und dann hätte sich rumgesprochen, guck ihn dir an, da passieren noch geilere Sachen. Ich finde, du darfst diesen Moment nicht zeigen. Es ist mir wirklich unerklärlich, warum man das macht. Und ich muss auch sagen, was ich im Trailer schon gedacht habe, ich finde, bis zu dem Punkt, an dem Batman Supermans Mutter rettet und die beiden gegeneinander gekämpft haben, Entschuldigung, fand ich jetzt nach dem zweiten Mal das sogar einen richtig grandiosen Film. Und dann kommt die Doomsday-Scheiße. Und dann ist er scheiße. Die 15 Minuten Doomsday... Das Videospiel am Ende, meinst du? Ja, genau. Die 15 Minuten Doomsday-Kampf sind und bleiben scheiße. Was meint ihr? Aber Batman verausgabt sich auch komplett. Ja, er steht ja in der Ecke. Da muss ich sagen, da hatte ich immer das Gefühl, Batman, wenn er jetzt irgendwie auch mitmischen hätte wollen, er wäre ja sofort tot, ne? Ja, genau. Deswegen finde ich es eigentlich fast schon konsequent, dass man ihn rausgelassen hat. Also er stand richtig schön auf Abstand und hat dann den Sniper gemacht, was ich in Ordnung fand, so, ja, weil ich dachte mir jetzt auch so, ey, krass, also weil Wonder Woman hat die übertriebenste Monsterschelle gekriegt, ist weggeflogen, ne? Superman selber natürlich auch. Und ich frage mich dann immer, guck mal, Superman hält doch die ganzen Schläge aus und alles, also er überlebt es doch so. Aber warum hat er es dann schwer aufzustehen? Tut es ihm dann doch so weit weh, so wie wir sagen, so, oh ja, heute habe ich mich aber verlegen und ich muss dann aufstehen? Oder warum hat er es schwer aufzustehen? So, warum regeneriert er sich in dem Moment, wo er auf dem Boden liegt, dann wieder? Oder wie ist das? Warum hat er es schwer aufzustehen? Warum steht er nicht einfach auf? Na, weil ich glaube, wenn dieser Doomsday ihm in die Fresse haut, ist so, als wenn mir... Als wenn du mir in die Fresse haust, ne? So, ich glaube, wenn du Andy Superman in die Fresse haust, dann interessiert ihn das nicht. Aber wenn einer Doomsday ihn haut, dann, ich glaube, dann merkt er das schon. Aber wie merkt er? Als wenn du mir eine auf die Fresse geben würdest. Mit so einem Ding eine haut, oder? Naja, ich weiß jetzt, müssen wir mal einen Chiropraktiker, schizophrenen Arzt oder so fragen. Der wird das schon merken. Wie gesagt, ich glaube, das ist dann so, als wenn sich zwei Typen aufs Maul hauen. So. Und die merken es ja auch beide. Ah. So, also ich schätze, das ist sehr gleich. So, es gibt, ja. Und beim letzten Kampf hatte Batman ja auch nicht mehr sein Armor-Kostüm an. Genau. Armor hat er, wollte er, dass sich Superman und Wonder Woman verlieben. Da gibt's übrigens ein ganz cooles Meme im Internet, wo Batman hervorkommt. Und ich glaube, das posten wir einfach mal auf unserer Endstation-Podcast-Twitter-Seite oder so. Da gibt es zum Endkampf gibt's ein sehr cooles Foto dafür. Finde ich großartig, also, das hat sie mir geschickt. Also einigen wir uns darauf, dass der letzte Kampf einfach scheiße war, oder? Nein. Das war. Nein? Nein, ich fand es zwar mit eine der besten Szenen, wenn man sieht von ganz weit, da wo Batman gestanden hat, und dann siehst du halt von ganz weit entfernt, wie der Kampf ist, und dann siehst du den kleinen Superman, wie er da gegen den großen Doomsday kämpft, und dann siehst du so, es sah so groß aus dann alles, also so weitläufig, wo ich mir denke, wo in der Stadt gibt es denn so ein weitläufiges Gebiet einfach, dass man so, das muss ja ein Kilometer entfernt gewesen sein. Aber da leben keine Menschen, keine Sorge. Ja, das war ganz wichtig, dass man das betonen musste. Ständig. Der Hafen, ne? Da war nichts los und so, ne? Ja. Jedes Mal. Jetzt ist er gerade auf dem Haus. Aber es ist ja schon spät und darum sind da keine Menschen drin. Ja. War die Ansage im Fernsehen. Dann fliegen sie da zu dem Haus und prügeln sich da weiter. Das ist natürlich der ganz leichte Weg raus. Ne? Wir sagen einfach, da wohnt keiner. Deswegen sterben auch in dem Moment keine Menschen. Das ist eine unbewohnte Insel. Aber jetzt mal nochmal. Ich wollte noch was fragen. Und zwar, wie findet ihr denn Batman selber, also jetzt nicht die schauspielerische Leistung oder so, aber findet ihr nicht, dass es ein bisschen komisch ist, also seine Motivation, Superman zu erlegen, komplett, sagen wir mal so, als im Jagdjargon, die Motivation, die er hat, und dann auch die Läuterung, die er dann in diesem Moment hat, so, ach, seine Mutter heißt wie meine, nee, dann ist alles Roger, mein Junge. Fand ich einen total plausiblen Grund mit Martha. Echt? Hat für mich zu 100% funktioniert. Okay. Zu krass. 100%. Für mich halt zu 100% nicht, wo ich mir denke, krass. Ist Batman dumm, Alter? Also, Ist euch das eigentlich vorher schon mal bewusst gewesen, dass die gleichen Namen haben? Ich meine, wir haben ja damit jetzt schon länger zu tun. Nee, wusste Martha ich, also, ist doch eigentlich auch die Mutter von Gaylord, ne? Martha Fokker, ja. Ja, der hat ja kein Kostüm. Ja, aber ich wusste das auch vorher nicht. Das ist mir noch nie aufgefallen. Nee, mir auch nicht. In all den Jahren. Ja. Heißt vielleicht auch die Oma von Peter Parker Martha? Nee, die heißt Aunt Martha heißt die. Okay, kurz zu deiner Frage. Ich muss wirklich sagen, ich finde das plausibel so mit Batman. Also A ist, wie gesagt, 20 Jahre in Gotham, er sieht sich selbst als Kriminellen, er brandet die Leute, Batman ist so weit, dass er tötet. Da würde ich auch gerne wissen, wie ist das entstanden, dass Batman tötet? Erklärt nämlich auch dann im Internet, steht ganz oft, ja, aber wenn Batman tötet, warum tötet er den Joker nicht? Weil es Robin ist. So, Antwort. Und warum tötet er dann den Pinguin nicht? Ja, der ist ja schon tot. Achso. Ja, in dem, und die anderen von der? Alle tot. Ja. Alle tot in dem Universum. Alle tot. Vom Trecker überfahren. Und was machst du den ganzen Tag? Trecker fahren. lustig. Ich finde es plausibel. A, die ersten 30 Minuten des Films unfassbar geil. Wie Bruce Wayne mit dem Auto durch Metropolis fährt. Wie du siehst, wie Superman und Zod da mit den Laserstrahlen die ganzen Dinger zerstören. Wie die Häuser einstürzen. So 9-11-Drama. Super geil. Und nach dem, was Batman da die letzten 20 Jahre durchgemacht hat, hasst er diesen Typen einfach. So Superman ist das Sinnbild für alles, was zerstören kann. In den Comics ist es so, dass selbst wenn Batman in der Justice League ist, hat er für jedes einzelne Mitglied hat er einen Notfallkoffer. Für jeden einzelnen hat er einen Plan geschmiedet, wie er den um die Ecke bringen kann. Weil er bei jedem glaubt, wenn der mal durchdreht, scheiße. So, er hat wirklich für jeden Plan. Und deswegen finde ich das so legitim, dass Bruce Wayne in seiner Wut, in seiner Menschlichkeit, ja, es ist kein von Iron Man geschaffener Computer, der nur gut ist oder so, es ist ein Mensch, in seiner Wut sagt, dieser Typ ist gefährlich. Wir haben ansatzweise gesehen, was der macht. Wir haben ansatzweise gesehen, was passiert. Was ist, wenn noch mehr Leute kommen? Was ist, wenn der abdreht? Dann hat keiner hat eine Chance, da irgendwas gegen zu machen. Ja, aber das tut er doch alles auf Spekulation. Er weiß doch gar nicht, dass er hat doch nie mit dem geredet. Das ist ja so, wie erstmal auf ihn schießen und töten so und dann fragen wir nach. Er hat ja nicht einmal den Dialog mit ihm gesucht. Aber das machst du doch nicht, Andi. Das machst du doch nicht, Andi. Pass auf, du kennst mich nicht. Und du siehst aber, wie ich jetzt irgendein Familien... Millionen von Menschen auch die Leben rettest. Genau, und ich fahre jetzt vor deinen Augen, fahre ich jetzt deine Freundin tot, ja? Oder deine Mutter tot oder so. Da willst du dich doch mit mir nicht mehr unterhalten, Mann. Aber da war doch nicht seine Mutter. Mann, seine das Mutter war, doch war ja schon tot, als er Kind war. Mein Gott, das ist doch aber sein Wayne Tower, seine Mitarbeiter. Er hat den Typen da... Aber ich finde, das muss Bruce Wayne auch erkennen, da hat er ja gegen einen anderen Bösewicht gekämpft, der einfach mal auch die Menschheit ausrotten, wollte ich sagen. Und ich finde, das muss man schon sehen. Und ich fand auch den Moment, als er dann als Superman auf Batman trifft und er auf ihn zuläuft und er anfängt, das zu sagen, Bruce, also den Moment fand ich sehr geil, dass Bruce Wayne dann sieht, woher weiß er, wer ich bin? So, das fand ich sehr geil. Das war ein ganz kurzer Moment, nur geschnitten, fand ich sehr gut. Aber trotzdem, er geht auf ihn zu und dann kommen diese Rauchbomben und dann sagt er, na gut, ich erkläre es jetzt nicht, ich hau mir jetzt auf die Fresse. Ich finde... Da war mir die Fallhöhe zu groß. Also da hat jemand meine Mutter umbringen, weil er hätte noch erklären können. Okay. Und das fand ich so, er wirft da ganz lieblos die Dinger so und okay. Das hat mich dann auch nicht. Okay, jetzt beim zweiten Mal sehen ist es so, er geht hin, sagt Bruce, ich muss mit dir reden. In dem Moment tritt er auf den Stein und diese Schallwellen kommen. So, in dem Moment kann er schon mal nicht mit ihm mehr reden, weil da muss er die ersten Schallwellen machen. Dann geht er wieder auf ihn zu und sagt, pass auf, es ist wichtig, du musst mir zuhören. In dem Moment geht dann die zweite Falle. Genau, geht die Selbstschussanlage los, die er dann auch zerstört. Dann bist du natürlich in Wut, weil du denkst, alter Mann, hör mir doch mal scheiße zu. Ey, aber sah das nicht geil aus, als die Selbstschussanlagen kamen und er so wie er so irgendwie 3, 4, 5 Meter Luft hoch in die Luft und dann die Dinger weggesniped hat? Super geil. Aber hätte er von da oben nicht einfach rufen können? Oh. Die Dinger schießen ja auch nach oben, ne? Das sind Selbstschussanlagen. Hast du Aliens Uncut nicht gesehen? Aber Sven... Die schießen nur nach links und rechts, Andreas. Aber Sven, da sagst du doch selbst, du kannst den Superman verstehen, der da emotional mitgenommen ist. Und dann versuchst du zweimal auf diesen Typen zuzugehen. Zweimal trittst du in eine Falle. Zweimal wirst du im Prinzip von irgendeiner Scheiße angeschossen oder sowas. Alle guten Dinge sind drauf. Komm. Also, und auch Batman so. Er will mir anscheinend was Wichtiges sagen. Naja, nein, ich töte ihn. Mann, das ist... Ich kann danach noch sprechen. Mann, das ist doch Wut. Nee, das war ein Moment, also das war auch ein Moment, der sich mir nicht erschlossen hat. Diese Motivation von, also gerade Batman... Schatzilein, wir beide... Finde ich schwierig. Wir beide waren mal zusammen im Club, ja. Da hat irgendein Spasti auf uns eine Zigarettenkippe gestürzt. Du warst, das hat keine 10 Sekunden gedauert, standst du vor dem Typen und hast ihn... So, das ist eine Emotion, ne? Also jetzt, um mal klarzustellen... Und ich habe mit ihm geredet. Ja, aber... Ich habe mit ihm ganz klar geredet. Aber du hast ihm nicht... Du hast ihm aber nicht die Hand. Genau, ich habe ihn nicht. Ich habe keine Selbstschussanlage ausgepackt. sehr richtig. Also ich finde, das kann man erklären. Und um den Film ins Gange zu bringen, muss man jetzt auch nicht alles so ins kleinste Detail ziehen. Da finde ich andere... Boah, der Typ hätte nie die Zigarette auf uns werfen ja, dürfen. Ja, absolut. Ey. War ja auch vollkommen richtig. Wir sind ja, war ja auch vollkommen berechtigt, dass wir beide dann da Wir sehen halt aus wie Mülleimer, deswegen. Ich finde, da sind einfach andere... Fehler, die ich schlimmer finde. Beispielsweise... Oh nee, die Motivation finde ich ganz wichtig, ganz, ja, ganz wichtigen ja, Punkt. Ja, ich finde, aber okay, dann für mich ist die Motivation klar. Wie gesagt, er geht dann zu Batman hin, er schubst ihn dann auch im ersten Moment so im Prinzip, als wenn du ihn an den Kragen nimmst und sagst, Alter, hör doch mal zu. Und dann kommt Batman mit diesen Rauchbomben. Und dann prügelt Batman auf dich ein. Und wenn du von Batman so auf die Fresse kriegst und unter Zeitdruck stehst, ja, ich glaube, dann versuchst du es nicht noch 20 Mal zu erklären. Der Punkt mit Martha... Aber Batman versucht es ja auch gar nicht mehr. Also nee. Auch Batmans Motivation... Ja, Batman ist fertig. Batman ist doch festgefahren im Kopf. Batman ist doch im Tunnel. Ja, aber das ist doch keine Eigenschaft für einen souveränen Helden oder für einen souveränen Menschen. Wo ist denn Batman souverän? Der brandmarkt die Leute. Ja, er ist nicht souverän, ja, aber das kann es doch nicht sein. Das ist ja dann wie ein Anti-Held. Okay, dann, ja, aber das ist doch das Interessante, dass du immer, selbst bei Helden, immer die Gefahr hast, die können abdrehen oder das ist. Also ich merke ganz stark bei dem Kampf, wenn wir jetzt sagen, es gäbe jetzt nur den Superman gegen Batman-Kampf, warst du für Batman? Ja, natürlich. Ja, ich war für Superman. Also das freut mich sehr, weil ich bin freut. Glaube ich auch, weil er unschuldig ist. Ich bin aber immer... Weil er immer nur helfen will. Nein, ich bin immer für Batman. Ich glaube, wenn ich neutral immer wäre... Immer für Batman, egal was er macht. In dem... Na, weiß wenn ich nicht. Wenn er Wonder Woman umbringt. Dann hat er einen Grund dafür. Das ist ja richtig fanatisch, Mann. Nein, Quatsch, Mann. Ach, das ist doch jetzt Schwachsinn. Nein, aber in dem Film bin ich für Batman. Wenn Batman Dirk Nowitzki getötet hätte... Batman wie Dirk. So. Dann leg mal los, Chris. Was ist los? Ich versuche jetzt hier mal. Auf wessen Seite stehst du eigentlich? Mit Dirk habe ich ein Foto, mit Batman nicht. So. Also, mir ist das einleuchtend, aber ich diskutiere ja auch nur heißblütig, weil A, ist das so mein Charakter, so bin ich nun mal. B, ich verstehe euch auch und ich das ist auch kein wie könnt ihr nur, mit euch spiele ich nie wieder Lego. Nee, im Gegenteil. Ich finde das ja toll, dass ihr eine andere Meinung habt. Ich finde das super. Ich kann die nicht akzeptieren und die ist auch falsch, aber nein. Ich finde das ja super, dass ihr diese Meinung habt. Aber ich sag nur, dass es für mich funktioniert. Auch der Moment mit Martha funktioniert für mich, weil da Superman... in der gleichen Tonlage wie sein Vater Martha sagt. Und das hat sich natürlich in sein Gehirn eingebrannt. Das ist wie so ein Trigger. Und wie fandet ihr denn überhaupt, wie diese Origins-Geschichte erzählt wird am Anfang? Überflüssig. Hast schon gefühlt 10.000 Mal gesehen, muss ich sagen. Ja, musste man halt reinbringen, um Martha irgendwie zu erklären. Fand ich filmisch auch toll dargestellt. Leider, ja. Klar, Bruce Wayne sagt danach in meinem Traum, also es ist eine Traumsequenz, aber es ist ein schwerer, sehr schwerer Moment, wo die Fledermäuse Bruce Wayne in die Luft tragen. Hochheben. Ja. Also das ist, ja, absolut. Das ist, wenn du einen Film, bei dem du dir sowieso unsicher bist, so startest, dass nach drei Minuten Fledermäuse den jungen Bruce Wayne in die Luft tragen. Es war ein Traum, es ist ja nicht passiert. Es ist trotzdem, denkst du, oh scheiße, der geht jetzt schon in die falsche Richtung. So, ja, genau das dachte ich auch. Und dann dachte ich aber, ah, okay, gut, das ist ein Traum. Dann war aber für mich okay, das war dann halt... Ja, genau. Ja, so, aber Bildsprache. Also ich fand es, wie gesagt, ich fand es überflüssig so, dass man hat es irgendwie schon 1000 Mal gesehen, aber wie es gemacht wurde, das fand ich geil. Also vor allem, wie... die gespannte Perlenkette von der Mutter war und durch der Lauf halt nach hinten gegangen ist beim Abdrücken gerissen ist. Also das fand ich geil, also das sah geil aus. Ja, es war bildlich wieder ganz groß. Und zwar auch mal ein anderer Vater von Bruce Wayne gezeigt, weil sonst hast du ihn in den Filmen immer dargestellt, so, nehmen Sie das Portemonnaie, lassen Sie mich und meine Familie. Nee, du siehst, wie im Prinzip Thomas Wayne dem eine mitgeben will. Und daraufhin wird er erschossen. Du siehst, wie der Vater von Bruce Wayne sich vor seine Familie stellt und dann an einem gewissen Punkt ausholt, so, ich knock dich jetzt aus. Und dann wird er erschossen. Es ist eine andere Darstellung. Ich finde den Moment, wo er am Grab, ist auch wieder ein Traum, viele Träume offensichtlich drin, wo er am Grab seiner Eltern sind und das aus dem... Habe ich mich erschreckt. Ey, wie die Sau, auch beim zweiten Mal. Ich wusste ja, was da passiert, trotzdem kriegst du einen Schreck. Das Blut läuft aus dem Grab und dann kommt da so eine riesengroße Fledermaus raus und beißt ihn. Finde ich geil, fand ich super gut. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, weil ihr sagt, okay, dieser Moment mit dieser Motivation hat für euch nicht funktioniert. Für mich haben andere Sachen im Film auch beim zweiten Mal funktionieren nicht. Für mich funktioniert beispielsweise ein ganz großes Ding ist, dass Clark Kent bei der Veranstaltung von Lex Luthor steht und den Fotografen fragt, wer ist er denn? Ach, sie müssen hier neu sein, das ist Bruce Wayne. Okay, was soll das? Du willst mir erzählen, dass der Reporter, der Journalist Clark Kent, dass der nicht weiß, wer Bruce Wayne ist, finde ich so lächerlich. Noch absurder wird es ja einfach, wenn du die Entfernung, die anscheinend zwischen Gotham absolut. Und Metropolis... Absolut. So, Zack Snyder hat offensichtlich Gotham direkt neben... Also Lex Luthor sagt irgendwie an einem Punkt, Mensch, da hat es so lange gedauert, sie mal über den Hafen springen zu lassen. Also da ist offensichtlich nur ein Fluss, ein Hafen, das trennt die beiden Städte. Die beiden Städte sind also in Zack Snyders Universum so eng nebeneinander. Und du willst mir erzählen, dass Batman und Superman sich noch nie getroffen haben, dass Superman kein einziges Mal auf die Idee kam, wo ja die größte Kriminalität in Gotham irgendwas zu machen und somit auf Batman zu treffen. Und Clark Kent weiß nicht, wer Bruce Wayne ist, der bekannteste Milliardär der Welt. Weiß er nicht, wer Bruce Wayne ist? Ist doch scheiße. Ja. Also das ist lächerlich. Dann hat mich aber auch gewundert, warum jetzt, also sagen wir mal, Clark Kent kennt Bruce Wayne, aber warum kannte Lex Luthor Clark Kent? Warum kennt er ihn? Ja, genau so ist es so. Keine Ahnung. Warum findet er es spannend, dass die beiden sich treffen? Ja, genau. Ach so, weil die sich eigentlich schon immer kennen. Ah, das war übrigens, weil sie sich schon immer kennen. Da fällt mir gerade meine Lieblingsstelle von Lawrence Fishburne ein, wie er über Clark Kent zu ihm Smallville sagt. Ja. Weil er aus einer kleinen Stadt kommt, sodass er nicht so kleingeistig sein soll. Das fand ich nice. Das hat mir Spaß. Das fand ich schön. Ja, ich fand auch die Stelle super, als er da gesagt hat, als Clark Kent gesagt hat, warum schreiben wir nicht über die Kriminalität in Gotham? Und da hat er irgendwie frei übersetzt gesagt, oh mein Gott, die große Schlagzeile. Kriminalität in Gotham. Und darunter direkt Wasser nass. So, fand ich auch super, super lustig. Smallville war auch echt eine geile Serie, habe ich sehr gerne geguckt. Also das ist eine Sache, die kannst du in dem Film auch nicht drin haben. Und Zack Snyder hat den Film mit Sicherheit nicht nur einmal gesehen. Der muss sagen, kommen wir um diese Szene drumherum? Warum müssen wir so tun, als würde Clark Kent Bruce Wayne nicht kennen? Also, weil, soll ich dir sagen, warum? Ja, mach mal. Weil die Szene geil im Trailer kommt und da nochmal erklärt wird, wer das ist. Genau. Ja. Dann genau das gleiche wie damals bei Star Wars Episode 1, Anakin Skywalker meet Obi-Wan Kenobi. Genau. Ja, genau. So, dann meinetwegen, dann nimm die Scheißszene in den Trailer rein, lass sie aber in den Film raus oder so. Also das erschließt sich mir nicht. Das ist lächerlich. Also auch die ganze Geschichte, die kannten sich beide nicht. Superman kam noch nie vorher auf die Idee rauszufinden, wer ist denn eigentlich Batman? Und Batman hat sich auch eigentlich nie für Superman so wirklich interessiert, so groß. Wenn die Städte nebeneinander liegen, funktioniert für mich nicht. Der zweite große Punkt ist, an der Stelle am Ende, kurz vorm Doomsday-Kampf, schickt Bruce Wayne Wonder Woman die Datei von Lex Luthor, wo Aquaman, Flash und so gezeigt werden. Ja, genau. Was ist das für ein Icon ganz links gewesen? Weil den hat sie nicht angeklickt? Das war ihrs. Genau, das war ihr Icon. Genau. Das war das Wonder Woman-Zeichen. Was war denn da? War Wonder Woman? Flash, dann war WW. Es war WW, Wonder Woman, es war Flash, es war Cyborg und es war Aquaman. Cyborg, das C, ne, mit dem Punkt in der Mitte. Genau. Und das ist halt das? So. Ja, das ist einer. Den kannte ich auch nicht. Ja, der ist auch ein Mitglied von der Justice League, ist aber halt so wie du vorher Ant-Man nicht kanntest oder. Ant-Man ist mein. Nee. Ich kannte Ant-Man. So, also es ist so unfassbar deplatziert. Batman rettet gerade die Mutter von Superman. Alles ist gerade in einer guten Stimmung. Und dann siehst du Diana Prince, heißt sie, glaube ich, am Laptop sitzen und reißt dich komplett aus der Geschichte raus. Und wo ich sage, musst du, reicht es nicht als Easter Egg einfach nur die Symbole zu zeigen, als Bruce Wayne die Datei geöffnet hat, habe ich zu meiner Freundin gesagt, oh, guck mal, das sind die Symbole von Aquaman und Cyborg und Flash und geil. Hätte mir schon gereicht. Muss man dann den jeweils noch so ein 2-Minuten-Video zu zeigen, die ja auch noch scheiße sind? Also dieses Aquaman-Video ist so, alle drei echt, so. Das Aquaman-Video ist so scheiße, guckt er in die Kamera und schwimmt dann weg. Also was ist denn das für eine Scheiße? Für mich war das eher so eine After-Credit-Scene. Wenn man das noch mit reinnehmen muss, dann oder wenn du es mit reinnehmen musst, dann an dem Punkt, wo Bruce Wayne das erste Mal die Datei öffnet und wo er sieht, oh, guck mal, 1918 ein Wonder Woman-Bild. Dann musst du halt Bruce Wayne die Dateien öffnen lassen. Weil da ist gerade ein Moment, wo du sagst, okay, da kannst du ein paar Informationen reinhauen, aber nicht am Ende. So, es war unfassbar deplatziert. Ja, das war dann auch so die Anspielung. Ja, 1918, so, ja, dann habe ich erstmal 100 Jahre Pause gemacht, so, habe den Zweiten Weltkrieg zugelassen. Was meinst du? Entschuldige. Ich glaube, da kommt eine große Anspielung auf dieses Foto im Wonder Woman Film. Ich wette, das wird da irgendwie so, dass sie dieses Film im Film so mit reinnehmen. Dieses Foto machen im Film, absolut. Während des Films machen. Genau. Ja, denke ich auch, aber es war einfach unglaublich deplatziert an dieser Stelle. Ich fand das Aquaman-Video richtig scheiße. Flash muss ich noch sagen, fand ich ganz cool. So, war noch ein kurzes Ding so. Cyborg fand ich auch zu CGI-mäßig, so, wieder da hängen. Fand ich, ich dachte, dann, wer ist das die ganze Zeit dabei, weil ich ihn wirklich nicht kenne. Aber Andi, hast du Aquaman erkannt? Der sah für mich aus wie Khal Drogo. Ja, es ist Khal Drogo. Yes, Alter. Oder wie viele ihn auch kennen als neuer Conan. Ja. Stimmt. Und was mich gewundert hat, hat Lex die Symbole für die dann erfunden? Ja, na klar. Das habe ich nicht verstanden. Das ist ja aus dem Computer von Lex. Und was ist für eine übertriebene Festplatte, dass da der gesamte Speicher von diesem Riesencomputer drauf passt. Und dann hat Lex die alle benannt und die Zeichen dafür entwickelt. Oh ja, da machen wir ein WW und nennen sie Wonder Woman. Und also oder sind das einfach bekannte Zeichen? Aber die sind ja eigentlich nicht bekannt, oder? Cyborg und Flash da bisher. Nee, Cyborg gibt's ja noch gar nicht. Ja, also darum ist es... So, also wenn du es als Easter Egg mit den Logos drin haben wollen würdest, finde ich es okay. Dann so ein kleines Ding, was mich aber im Film beim ersten und beim zweiten Mal abgefuckt hat, ist, Batman kämpft gegen Superman in seiner Roboterrüstung. Ihm wird der halbe Kopf wird ihm da abgerissen. Dann kommt ein Umschnitt, wirklich ungelogen, ein Umschnitt, und Batman sitzt in seinem grauen Kostüm im Batwing. Und das funktioniert nicht. Du musst zeigen, also das funktioniert nicht. Du musst zeigen, und wenn er einen Knopf auf seiner Roboterrüstung drückt und du siehst, wie die Roboterrüstung abfällt, und darunter hat er das graue Kostüm, aber du kannst ihn nicht in dem Roboterkostüm zeigen. Schnitt, und er sitzt in seinem anderen Outfit im Batwing. Funktioniert nicht. Wo hat denn der das Kostüm gehabt? Wie schnell hat er sich umgezogen? Oder... Fand ich auch. Er hat mich abgefuckt. Die Zeit drängt. Aber da wurde bestimmt halt wirklich drüber gesprochen, so, ja, da müssen wir vielleicht noch irgendeine erklärende Szene, und dann kam wieder dieser legendäre Filmsatz, wer darüber nachdenkt, hat den Film nicht verstanden. Ja, genau, weil das Publikum ist ja grundsätzlich dumm. Ja, das hat mich genervt. Und, nochmal ganz kurz, oder nicht nochmal, zum Ende muss ich sagen, da finde ich, da hat man zwei gute Enden verpasst und hat dafür ein drittes Ende genommen. Ich finde... Ein super Ende wäre für mich gewesen, als Bruce Wayne neben Wonder Woman steht und sie sagt, warum glaubst du, dass die anderen gefunden werden wollen, und warum sagst du, sie müssen kämpfen? Dann sagt Bruce Wayne, ich habe da so ein Gefühl. Boom, Ende. Anspielung auf diese Szene, wo Flash kommt und sagt, okay, Bruce, du musst uns finden, du hattest immer recht. Ende. Super Beginn für Justice League. So, Ende, ich hab da so ein Gefühl. Ende Nummer 1. Ende Nummer 2 ist, Batman ist bei Lex Luthor in der Zelle und droht ihm da wie die Sau, hinterlässt sein Symbol, Lex Luthor rennt zur Wand und sagt, er hat uns gehört, er wird kommen. Ring, ding, ding, ding, ding, ring, ding, ding, ding, ding. Ende. Endest du den Film auf einem mystischen, gruseligen Moment, wo du denkst, oh shit, was passiert jetzt? Perfektes Ende. Nein, es kommt noch eine dritte Szene und man muss zeigen, dass Superman letztendlich wieder aufersteht, indem der Sand sich auf seinem Sarg bewegt. Warum? Warum? Also ich fand, das war so ein bisschen... Es hat mich so ein bisschen an Inception erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ende war so ein bisschen versucht. So, Christopher Nolan-Moment. Hat es jetzt gebebt? Hat es? Ja. Oder nie? Nee, das war weil es dann irgendwie der Bagger losgefahren ist, um dieses Grab zuzumachen. Genau. Oder hat es gebebt? Aber es war ja eindeutig, dass es sich bewegt. Ja. Ne? Also es war ja nicht so wie bei Inception, wo man so überlegen kann, krass, hat er jetzt kurz gewackelt? Sondern es war eindeutig, so das hat sich ist hochgeflogen vom Sarg. Aber da bin ich total bei Andy. Ich glaube, das war so, da haben wir so einen Christopher Nolan-Moment geschaffen. Nee, habt ihr nicht. Und warum? Na, ist doch klar. Na klar kommt Superman wieder. Na, klar, ich glaube, dieses Beben wird auch die erste Szene im nächsten Trailer sein, für den nächsten Film. Genau, da wird man irgendwie erklären, warum hat es gebebt? Ist im Sarg was passiert oder ist von außen irgendwas passiert? Bei einer Leiche entweichen Gase nach einer Weile. Könnte natürlich auch mit dem Ring zu tun haben. Wie bitte, Andi? Bei einer Leiche entweichen Gase nach einer Weile und deswegen. warum wirklich findet ihr, dass es notwendig war? Wir wissen alle, dass Superman zurückkommen wird. War es notwendig, das dem dümmsten Zuschauer nochmal zu zeigen? Ja. Nein, oder? Doch, ich also mich hat es ein bisschen an das Ende von Herr der Ringe erinnert, wo dann über jedem nochmal und er geht noch dahin und er macht noch das. Also der Film ist eigentlich vorbei, ist zu Ende erzählt, aber man muss noch irgendwas hinterpacken, so ein bisschen zu sehr. Und da dachte ich, vielleicht, wenn man es andersrum geschnitten hätte, wenn man diese Gefängnistrakt-Szene als After-Credit-Scene genommen hätte und dann halt die Beerdigung direkt hinter die andere Szene geschnitten hätte und dann halt ein paar Credits und dann nochmal die. Vielleicht wäre das irgendwie nochmal besser gewesen. Aber ich glaube, DC will halt nicht wie Marvel eine After-Credit-Scene machen. Habt ihr die Deleted-Scene im Internet gesehen? Nee. Mit Lex Luthor? Ja. Okay, dann Andi hat sie nicht gesehen, ich rede jetzt trotzdem kurz drüber. Ich glaube, das war die entfallene Szene, ist, glaube ich, der Weg von DC zu sagen, wir haben keine nach dem Abspann, aber wir hauen in der gleichen Startwoche eine Deleted Scene raus und damit wollen wir euch irgendwie locken. Ja, und was also ist man da sieht, man sieht Lex Luthor im Schiff von Superman stehen. Vor ihm sind 3 oder 4 Motherboxes, so heißen die. Also das Ding ist auch kurz in der Szene zu sehen von Cyborg. Cyborg. Warum der auf einmal da wieder zum Leben erweckt wird. Also die Motherboxen heißen die. Und hinter ihm oder vor ihm steht so ein teufelartiges Wesen. Und er unterhält sich mit diesem teufelartigen Wesen. Und man sieht halt, okay, krass, wer ist das? Wer ist dieses teufelartige Wesen? Was erzählen die sich da? Was weiß Lex Luthor? Und dann kommt halt so ein SWAT-Team rein und zielt halt mit den Knarren auf den Kopf von Lex Luthor. Er dreht sich um und dann ist im Prinzip Ende. Also das ist eine Szene, bevor Lex Luthor gefasst wird, bevor er im Knast kommt, deutet im Prinzip an, okay, er weiß eine Menge. Er hat sich mit irgendeinem Wesen, ob es nun da war oder nicht, oder ob es ein Hologramm war, es war ein Hologramm, weil es verschwindet ja eigentlich auch, unterhalten. Und er weiß offensichtlich viel, viel mehr, als wir wissen. Und deswegen sagt er auch, er hat uns gehört, er wird kommen, es ist unausweichlich, er wird kommen, die Glocke wurde geläutet. So. Er weiß Sachen. Wie macht er die Glocke nach? Ring, ding, ding, ding, ding. Ach, das hätte ich gern als SMS-Ton, muss ich sagen. Mari, nehm ich dir nachher extra auf. Danke. Finde ich cool, dass man das so im Nachhinein noch rausgehauen hat, weil man wirklich sagt, weil Lex Luthor ist ja schon sehr mutig, ne, sich da mit Superman anzulegen und im Prinzip der ganzen Welt zu zeigen, ich bin hier der Böse, ist ja die ganze Zeit nur eine Marionette von dem Oberbösewicht oder arbeiten die zusammen oder, also finde ich ganz spannend. Ich bin gespannt auf den Director's Cut. Ja, ich auch. 30 Minuten länger. Nochmal länger, also 3 Stunden dann. Aber ich fand ihn halt, wie gesagt, ein bisschen überladen. Das ist also, was ich ihm, die Motivation hat sich mir nicht ganz erschlossen und ich fand ihn überladen. Nee, jetzt nochmal ganz kurz, sonst noch bevor wir unser Resümee ziehen, aber welche Szene ich unfassbar schlecht fand, die einzige, wo ich sage, die geht für mich überhaupt nicht, war die erste Traumsequenz, oder nicht die erste, ich glaube, das war die zweite Traumsequenz von Batman, wo er träumt, wie er kämpft. Und da kommt er so aus dem LKW raus und kämpft dann gegen so 10 Randoms, sage ich mal so, ja. Und wie die mit ihm kämpfen, finde ich, sieht so unfassbar langsam und unfassbar dämlich und dumm aus. Das hat mich richtig geärgert, ne? Dass sie so vor ihm rumhampeln mit der MP und dann doch in Nahkampf gehen und so. Also das war für mich so schlecht einfach. Richtig furchtbar, ja. Ich gehe auf Position, warte ab. Ja, also, und aber so dann offensichtlich warte, dass er mich schlecht anschießt. Also, weil du hast ja dann am Ende, hat er ja dann nochmal so ein paar Leute aufgemischt. Und das war ja ein geiler Kampf. Ja, aber genau. Aber diese erste Szene dachte ich mir so, ach du Scheiße, was ist denn das für eine Scheiße? Absolut. Der zweite Batman-Kampf war unfassbar geil, war richtig geil. Auch der Moment, wo einer kommt und ihn hinten den Kopf schießt. Genau, geil. Da sitzt du da und denkst, wow, krass, hätte er seinen Helm nicht aufgehabt. Darf ich Helm sagen oder soll ich lieber Kopfbedeckung oder Rüstungskopf? Hut. Kostüm. Wer ihm da zweimal einen Kopf schießt und man hört auch, wie er macht, also dass es ihm auch wehgetan hat. Oder den einen, den er da irgendwie... Auch legendär, dass er zweimal abdrückt. Ja, oder dass er auch der Typ, der in die Luft geschleudert wird und du ganz klar siehst, wie ihm das Genick gebrochen wird. Das ist auch eine krasse Szene im zweiten Kampf. Aber da sind halt Haufen Schnitte drin. Und in dem ersten Kampf ist halt alles choreografiert und schlecht choreografiert. Aber das sieht so wirklich ultra schlecht. Ja. Habe ich selten gesehen, ne? Ja, die Tour an manchen auch geärgert. Hat mich ein bisschen so an die Stuntshow irgendwie in so Freizeitparks erinnert. Ja, an manchen Stellen tun die Leute sogar noch so, die Bösen da, die dieses Superman-Zeichen auf ihren Schultern haben, als würden sie kurz ausrutschen, um ein bisschen Zeit zu schinden. Ja. Und nicht nur das, dass es schlecht choreografiert ist, du siehst fucking verdammte Arschloch-Scheiße permanent, dass es nicht Ben Affleck ist. Die geben sich noch nicht mal Mühe zu versuchen, dass wir uns einbilden. Ich habe gar nicht drauf geachtet, das war so für mich. Genau. Ich auch nicht. Genau, ich habe nämlich nur bei den Extras. Genau, ich habe nämlich, du siehst, das ist der Stuntman, Mann. Du siehst es einfach. Du siehst so offensichtlich, dass es der Stuntman ist. Es ist aber vielleicht haben sie deshalb das so schlecht choreografiert. Dann achtet da keiner drauf. Welche Szene ich auch noch unnötig fand, war das Workout von Ben Affleck. Oh, fand ich aber. Doch, ich habe gedacht, Eye of the Tiger runterlegen und ab geht's. Ja, fand ich geil. Batman macht CrossFit, fand ich super geil. Voll ranzig, Alter. Ja, aber nochmal zu der Kampfsequenz. Also wenn man sehen will, wie sowas richtig gut funktioniert, ohne viele Schnitte, eine Kampfsequenz, dann muss man sich einfach mal Daredevil angucken, die Serie. Großartig. Richtig geile Kampfsequenzen. Und da, dass eine Serie es besser hinkriegt als ein Film, der ein unglaubliches Budget hatte, das fand ich halt wirklich komisch. Also da, ich hatte genau vorher Daredevil geguckt und da sind halt so eine ähnlichen Szenen und dann sitzt du da im Kino und denkst, das ist doch nicht euer Ernst. So, wie kann krass, das aber dass ihr das auch so empfindet. Krass. Ich dachte, ich bin zu komplett Pingelig. Wie findet ihr das mit dem Stimmverzerrer in seinem Kostüm? Sehr gut, sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Finde ich viel besser als bei Nolan. Finde ich total geil, als Alfred sich das genommen hat. Und ich fand das super gut mit diesem Stimmverzerrer drin. Fand ich geil. Ja, aber insgesamt, also ich muss sagen, Jeremy Irons ist mir schon ein Tick zu jung noch für einen Alfred, weil du meintest vorhin, geht klar. Aber er ist mir ein Tick zu jung. So. Er könnte sein Kumpel sein, so sein 5 Jahre älter Kumpel, finde ich, sieht er aus, wenn er neben Ben Affleck steht. Ja, stimmt. Muss ein sehr junger Butler gewesen sein, als Ben Affleck noch jung war. Ja, stimmt, so altermäßig. Aber den Typen selber finde ich cool. Also Jeremy Irons, Hammer. Ja. Die Hard, unvergesslich. Also, guter Mann. Oder ein Lolita. Hat noch jemand bestimmte Sachen, über die er unbedingt reden muss? Ansonsten würde ich fast schon zum Fazit jetzt mal kommen. Was mich noch ein bisschen gewundert hat manchmal, wie schnell Superman dann doch da war, wenn Lois in Gefahr war. Ja, das war manchmal ja schon so, er schubst sie vom Dach und ui, da bin ich wieder. Hallo. Und welche Szene ich noch richtig geil fand, obwohl sie natürlich ein bisschen, schon ein bisschen too much fast war, als Superman, ich glaube, es ist ein Kind aus dem brennenden Haus rettet, ne? Und dann alle ankommen und ihn so anfassen wollen. Ja, das war Mexiko, geil. In Mexiko, richtig geil. Fand ich einen Gänsehautmoment. Wie sie ihn anfassen. Weil wie würde es einem so, denn ne? selber gehen, wenn da einer kommt, der fliegt. Ja, der Gott, der fliegt und fliegt da in das Haus und rettet da ein Kind. Da würde man noch selber, das kann man auch nicht glauben. Ich fand das einen geilen Moment, fand ich ganz groß, wie alle ankommen und er halt wieder so ein bisschen, ja. Ach so, wie fandet ihr denn die Explosion überhaupt? Wollte ich gerade sagen, fand ich auch geil, fand ich super. Da regen sich auch ganz viele darüber auf im Internet, dass Superman in den Flammen steht und ausdrückt, dass ihm das scheißegal ist, weil er nichts macht. Und ich denke mir... finde ich überhaupt nicht. Gar nicht. Ey, ich weiß nicht, was die Leute erwarten. Die sagen, ja, er muss doch irgendwas machen. Du, passt auf, Freunde der Sonne. Da ist das ganze Ding explodiert. Du kannst da keinen mehr rausholen. Das Ding ist explodiert. Soll er die Teile wieder zusammenpuzzeln von den Leuten? Ich finde das richtig bildsprachlich gut. Das ganze Ding ist in Schutt und Asche und er steht im Feuer und... Er und guckt doch auch so, noch so traurig nach unten, verdammte Scheiße, genau, so in der und Art. Ist ne? So, scheiße, ich hab versagt. So du siehst vor deinen Augen, dass die Welt gerade zusammenbricht und du kannst es nicht ändern. Ja, ich dachte aber. Also ich fand das auch kein Problem. Ich dachte aber gar nicht, dass es darum geht, da die Leute umzulegen, sondern ich dachte darum, das soll so aussehen, als ob Superman alle umgebracht hat, weil er die Anhörung nicht haben wollte. Ja, ich glaube, so war es auch gedacht. Ja, aber ist man gar nicht mehr drauf eingegangen. Also ja, es war dann ganz schnell so, ja, die Polizei hat übrigens rausgefunden, dass es da eine Bombe war in dem Rollstuhl von dem Wally oder wie der hieß. Genau. Da dachte ich auch, es brennt noch alles, woher wissen die das? Das ist das Einzige, was ich schade an dieser tollen Szene finde, ist, es hatte keine Auswirkung auf nichts. Es war kein Thema mehr. Erzähl mal, das dem Typen im Rollstuhl. CSI Metropolis hat direkt rausgefunden. Achso, und den Anfang fand ich noch sehr geil halt, dass sie im alten Film wieder waren. Sowas mag ich ja riesig. Fand ich ja bei Terminator auch schon geil jetzt beim letzten. Und ich habe mich nur gefragt, aber das ist einfach Mr. Nobody, der Freund von Bruce, der da im Haus noch steht, als es zusammenfällt. Ja, ich glaube, ist das jemand? Er nennt ihn beim Namen, glaube ich, einmal. Ich weiß nicht, ob Jake oder Jack oder was auch immer. Ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich, dann soll mich jemand korrigieren. Ich glaube nicht, dass er eine größere Bedeutung hatte. Man merkt aber nur, das ist irgendwie ein Vertrauter von Bruce Wayne. Und ich fand das vollkommen gut, dass man... Der hat ihm immer die Stullen geschmiert. Dass man dem Tod im Prinzip, also den Opfern, ein Gesicht gegeben hat mit ihm. Fand ich gut. Ja, fand ich auch gut. Ich habe mich nur gefragt, wer ist es? Weil mir kam so vor, als ob der Film mir jetzt sagen will, ja, das ist doch der. Ja, ne? Jetzt bist du richtig mitgenommen. Hätte da Jimmy Olsen drin gestanden, plötzlich zu Gast, dann wäre es was anderes gewesen. Ja. Wurde an einer anderen Stelle verballert. Ich weiß nicht, ob man, ich glaube, man hat noch so viele Sachen vergessen, über die man reden könnte, aber ich finde zusammengefasst, die unfassbare Kritik von den Leuten im Internet und den Kritikern total ungerechtfertigt. Es gibt keinen Grund. Der Film hat seine schwachen Momente, der Film hat seine Fehler. Der Film hätte besser sein können, ja, aber es ist auch kein Catwoman mit Halle Berry und es ist wen hat Ryan Reynolds gespielt? Den Grünen da? Green Lantern. Lantern, genau. Green Lantern. So, und es ist auch kein Green Lantern. Ben Affleck. So, genau. Und auf dieses Niveau wird er jetzt einfach runtergezogen. Und das ist falsch und das finde ich nicht richtig. Und ich finde, ich habe ihn beim zweiten Mal mehr genossen als beim ersten Mal, weil man jetzt auch viel mehr versteht und die Zusammenhänge nochmal erkennt im Film. Ich finde, 8 von 10 Punkten habe ich ihm gegeben nach dem zweiten Mal. Beim ersten Mal waren es 7 von 10, ich gebe ihm jetzt 8 von 10. Und ich hatte einen tollen Abend. Zweimal. Ja, ja, ich fand auch, also für mich auch absolut eine 7. War ein guter Film, um mal in deiner Punkteskala zu bleiben, mein Lieber. Und hat mich einfach unterhalten. Aber wie gesagt, ich bin ja auch nicht so ein übertriebener Batman-Nah und sowas. Ich kenne mich ein bisschen aus. Ich glaube, das kam mir dann schon zugute. Aber zum Tod von Superman haben wir eigentlich noch nicht so richtig was gesagt. Nur weil er ja nicht tot ist. Hat es euch bewegt oder war euch egal, weil ihr denkt, der kommt eh wieder? Ja, das ist das Problem. Hat mich nicht, also er ist gut gemacht, auch als Batman ihn da in seinem Umhang runtergibt zu Wonder Woman und Lewis. Amy Adams auch super die Szene gespielt. Hat mich so aufgrund der Situation bewegt, aber du weißt halt, er kommt wieder. Eine Theorie ist jetzt natürlich auch, kommt er als guter Superman wieder oder geht Zack Snyder in Richtung Injustice, wo ja wirklich Superman böse ist, sodass man im Prinzip damit verbringen muss, ihn auf die richtige Seite wiederzuholen. Ist es jetzt noch der alte Superman oder ist es ein neuer Superman? Und ich glaube, da kommen einige spannende Geschichten. Ist für mich überhaupt gar kein Thema, dass ich sage, er kommt böse wieder, weil die letzte Handlung, die er als Lebender gemacht hat, eine gute Handlung war. Warum sollte er jetzt böse sein? Total dumm wäre das, total unhomogen so in dem Universum. prinzipiell zum ganzen Film, also zu Supermans Tod, muss ich sagen, ich fand's traurig. Ich dachte mir die ganze Zeit, scheiße, ich will jetzt, dass die Szene ist, wo er wieder lebt. Ich will jetzt die Szene ist, wo er wieder lebt und so, und konnte die ganzen anderen gar nicht mehr so richtig genießen, sondern wollte einfach nur, dass er jetzt wieder lebt, ja. Und dachte mir so, ey, scheiße, jetzt lassen sie ihn jetzt tot etwa in diesem Film. Das geht ja gar nicht. Deswegen diese Szene zum Beispiel im Knast da, wo er mit Lex Luthor redet, da musste ich die ganze Zeit daran denken, ist Superman tot? Ja. Kann doch nicht Superman tot sein lassen. Kann ich verstehen, so. Ja. Habe ich gar nicht richtig zugehört. So. Ich dachte mir die ganze Zeit, ich will, dass Superman lebt. Ja, deswegen war mir das alles so ein bisschen egal, muss ich ganz ehrlich sagen, was da noch gesprochen wurde, sondern ich wollte die ganze Zeit sagen, lebt Superman. Ich wollte, dass Superman lebt. Was wolltest du? Das habe ich jetzt noch nicht verstanden. Superman sollte leben und sein Kostüm anziehen. Du, ja, okay. Mhm. Nee, und dann zum Film generell war so, dass ich den Film gut finde, dass mir Batman gegen Superman gereicht hätte als Story, dass ich dieses wiederaufgesetzte Zod-Supermonster nicht gebraucht hätte, und damit ich den Film cool finde, sondern ich hätte mir ein bisschen weniger Geballer und ein bisschen weniger Rumfahren in irgendwelchen komischen Mobilen gewünscht, sondern ein bisschen mehr Story und dass man genau weiß, so ein bisschen mehr, also oder vielleicht schönere, also die Bilder waren ja schön, aber vielleicht ein bisschen mehr davon, ja, also weniger geballert vor allem, sondern mehr Story. Und dann hat mir insgesamt, er hat in dem Film, ich fand, der Film hatte keinen Willen, also nicht keinen Willen, sondern so kein Bösewicht. So, ich fand, Lex Luthor war für mich niemals eine Bedrohung, fand ich irgendwie, war nie so, dass man sagt, oh Gott, der macht irgendwas, so wie der Joker oder so, wo man dachte, so, der ist wirklich irre und der macht, dass die Unterwelt da brennt und was weiß ich halt alles. Aber Und dieses erfundene Mutanten-Sott-Ding hat mich auch gar nicht geflasht. Also es hat für mich keine Bedrohung dargestellt. Ich dachte mir so, naja gut, okay, dann anstatt jetzt zweimal nach links und dann nach rechts in den Arm reinschießen, machen sie dann zweimal um Fuß rumwickeln und dann einmal am Kopf umwerfen und dann schaffen sie es. So, das reicht mir irgendwie nicht mehr, so dass ich sage, das ist für mich ein Bösewicht und den haben sie jetzt beschafft zu besiegen. So, ja, ja, und es war einfach so ein Monster of the Week. Ja, es war nicht dolle. Und also deswegen, ich glaube, dass auch ein Film ganz stark mit dem Bösewicht also ganz stark davon lebt, wer ist es, gegen den sie kämpfen, so, ja. Und wenn du denkst, Game of Thrones irgendwie Joffrey oder Darth Vader oder sowas, also wirklich starke Bösewichte, wo du dann sagst, so, aber die auch irgendwie eine Sympathie haben, also außer Joffrey. Na, der Bösewicht war ja eigentlich eher Lex und Doomsday war halt seine Waffe. Ja, aber er kam aber für mich nicht böse, er war mir nicht böse genug, muss ich sagen, ne? Dadurch, dass er auch diesen offiziellen Charakter hatte. Es war irgendwie, er war nicht böse genug. Er war mir nicht böse genug. Er muss böser sein. Es hätte irgendwelche Kinder sterben müssen oder sowas, dass ich sage, oh Gott, der ist böse. Ja, aber die Inseln waren ja unbewohnt. Ja, die hätten bewohnt sein müssen. Dann wäre es schön. Dann. Ja, na schön. Dann würde ich sagen, haben wir das Thema doch flott zusammengefasst. Und ich hoffe, Chris kann jetzt seinen Seelenfrieden auch wiederfinden. Ja, cool, dass ihr mit mir darüber gesprochen habt. Das war mir halt wichtig, weißt du? Als ich ihn erstes Mal gesehen habe, wollte ich unbedingt drüber reden. Jetzt, als ich ihn gestern nochmal gesehen habe, musste ich jetzt drüber reden. Ja, okay, ciao. Ich hoffe, dass ein paar Leute das interessant fanden, weil es natürlich immer ein spezielles Thema, über einen Film zu reden. Gut, wir haben über Take Me Out geredet, ne? Aber ich würde es mir anhören. Also ich würde mich ficken. Um mal bei den Filmzitaten zu bleiben. Welcher Film? Schweigende Lämmer. Awesome. In dem Sinne. Ja. Sven. In dem Sinne. Also womit ihr uns immer groß helft, wenn ihr uns bewertet bei iTunes oder uns abonniert natürlich auch sehr, sehr gerne. Wir sind ja so mit dem Thema jetzt auch ein bisschen schon mal darauf eingegangen, was sich die Leute bei Facebook gewünscht haben. Comic-Verfilmung war ja irgendwie ganz oft gefordert worden schon. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hoffen das natürlich. Und in diesem Sinne, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Außer, dass wir bei Twitter, Facebook und auf unserer Website www.endstationpodcast.de immer zu erreichen sind, wo man auch lustige Kommentare überall hinterlassen kann. Habe ich was vergessen? Nee, ich würde gerne noch was sagen. Wenn irgendwer von euch Zuhörern NBA 2K16 auf der PlayStation 4 spielt, schickt mir euren PlayStation-Namen, ich mache euch fertig. Andi? Edit einfach freilos 2K16 und dann könnt ihr gegen Chris spielen. Sehr gut. Und für mich, wenn ihr bei Tinder unterwegs seid, dann mache ich euch fertig. Hast du Tinder eigentlich in Berlin mittlerweile durchgespielt oder bist du noch dabei? Verstehst du nicht, ne? Ich verstehe nur, woher es kommt. In diesem Sinne. Liebe Grüße an Olli Schulz und Jan Böhmermann. Genau. In diesem Sinne, es verabschieden sich Andreas Wolter. Tschüss, haut rein, bye. Christopher Kohn. Haut rein, bye. Und ich würde gerne mal wieder bumsen, wolltest du sagen. Ja, und Sven Gruno. Oh, und heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage. Endstation Podcast. Bitte alle aussteigen.